يسوي؟ هذا يكون عنده شترس يا عيوني. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، الدعاء بخير، ولذلك سميت الصلاة. هذه العبادة الشرعية المعروفة باسم الدعاء لاشتمالها على الدعاء بخير. وأما الصلاة فهي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتسليم، تبدأ بالتسليم بالتكبير، وتنتهي بالتسليم. وقد انتهينا بارك الله فيكم بكتاب الطهارة، واليوم إن شاء الله سنبدأ بكتاب الصلاة كما ذكر. وأول الأبواب باب المواقيت، وهو جمع ميقات، والمراد الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادات، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان. لأن المواقيت، في هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أما هذا بالنسبة للصلاة فهو ميقات زماني، وهو القدر المحدود، القدر المحدد لفعل الصلاة من الزمان، يعني متى تصلي الصلاة، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله اليوم. الاسلوب جبوت الله ديم جنيدجن ديم البام هيرتزجن und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen in dieser Anbetung gibt, den man folgt, außer Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Barakallahu fikum, wir haben schon das Buch von At-Tahara zu Ende, von Reinheit zu Ende geführt, Alhamdulillah Rabbil Alim, und zu Ende erklärt. Und heute fangen wir mit neuem Buch von Subul al-Salam, al-Musila au Sharh Bulugh al-Maram. Und zwar, barakallahu fikum, heute fangen wir mit dem Buch des Gebetes. Das Gebet, wir haben hauptsächlich zwei Arten von Gebet. Das Gebet, das Bittgebet, das wird, dass man Allah um etwas bittet. Zweitens, wir haben dann das religiöse oder gottesdienstliche Gebet, das rituelle Gebet, und zwar, barakallahu fikum, das ist, was wir heute besprechen werden und was wir erklären werden. Das werden wir sprechen. Wir werden sprechen über As-Salah, über das Gebet, aber nicht über das Bittgebet, sondern barakallahu fikum über das rituelle Gebet, was wir natürlich verrichten. As-Salah sprachlich bedeutet auch Bittgebet. Das gute Bittgebet oder dass jemand Bittgebet macht mit dem Guten. Der verlangt Gutes. Und deshalb auch heißt das Gebet, das rituelle Gebet, Gebet, weil drin in diesem Gebet das ist. Das wird wir bitten um das Gute. Und das erste Kapitel in diesem Zusammenhang wird Al-Muwaqqit sein. Das wird Bab Al-Muwaqqit, Kapitel von Al-Muwaqqit. Al-Muwaqqit. Al-Muwaqqit ist Plural von Miqat. Ist Plural von Miqat. Miqat, barakallahu fikum, das ist die Zeit, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, um das Gebet zu verrichten. Die Zeit, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, in dieser Zeit muss das Gebet verrichtet werden. Und das ist diese begrenzte Zeit für diese Anbetung. Das ist Al-Miqat. Es gibt zwei Arten von Muwaqqit. Es gibt Muwaqqit, die heißen örtliche Muwaqqit und es gibt zeitliche Muwaqqit. Die örtliche Muwaqqit, das ist nicht unser Thema. Das ist wichtig bezüglich Al-Hajj, bezüglich Pilgerreise. Aber für uns ist heute wichtig, Barakallahu fikum, Al-Muwaqqit al-Zamaniyya. Das wird für das Gebet. Die zeitliche Miqat für das Gebet. Das wird Miqat, könnte man sagen, auch Termin. Im Arabischen, aber hier passt das nicht, dass man sagt Termin. Sondern Miqat, das ist diese begrenzte Zeit, das hat Anfang und das hat Ende. In dieser Zeit musste man das Gebet verrichten. Nicht vergessen, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. An Abdullah ibn Amr ibn al-As Radwanullahi alayhima Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal Waqtu al-Zuhri Iza zalat al-Shams Waqtu al-Zuhri Iza zalat al-Shams Wa kana dhillu al-Rajuli katulihi Ma lam yahdur Waqtu al-Asr ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم. Barakallahu fikum, fi hadha al-hadith bayyana lana Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam awqat as-salawat mata tusalla as-salah wa min al-ma'lum ladayna anna dukhul al-waqt shartun fi sihhati as-salah wa min al-ma'lum ladayna anna dukhul al-waqt shartun fi sihhati as-salah. ففي هذا الحديث وغيره من الأحاديث وغير هذا الحديث بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات فقال هنا وقت الظهر إذا زالت الشمس أي إذا مالت الشمس إلى جهة المغرب وهو الدلوك لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أن يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس إلى جهة المغرب. يا أخوة الشمس كما معلوم يعني تشرق من الشرق والشمس تطلع إلى أن تصل إلى وسط السماء. لما تكون وسط السماء هذا هو الزوال. ثم تزول الشمس يكون في وسط السماء ثم تزول يعني هذا منتصف النهار ثم تزول الشمس وهذا لما تزول الشمس هذا يسمى الدلوك انه الشمس انتقلت من مكانها الاصلي اللي هو في منتصف النهار تكون، وانتقلت قليلا الى جهة الغرب. هنا يبدأ وقت الظهر، وهذا اول وقت، ويمتد الوقت الى ان يصير ظل الرجل كطوله، يعني ظل الشيء، عندك شيء ظل الشيء يصبح نفس الطول، مثلا عندك عصا متر يصبح الظل على الارض كذلك متر. هنا ينتهي وقت الظهر، ما لم يحضر وقت العصر أي حضور وقت العصر بأن يكون ظل الشيء أو طول الظل بنفس طول الشيء، ويستمر وقت العصر ما لم تصفر الشمس. يعني الأصل يكون وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، إذا اصفرت الشمس انتهى وقت العصر، وهو أن يكون ظل الشيء مثليه. يعني إذا عندك عصا متر الظل يكون مترين. ووقت صلاة المغرب من عند سقوط قرص الشمس، يعني لما تغيب الشمس يغيب قرص الشمس، ويستمر إلى غياب الشفق الأحمر. ووقت العشاء، صلاة العشاء، من غياب الشفق إلى نصف الليل الأوسط إلى نصف الليل الأول، والليل يبدأ بغياب قرص الشمس إلى منتصف الليل الأول. أما وقت صلاة الصبح كما في الحديث، من طلوع الفجر، وطلوع الفجر يكون قبل طلوع الشمس بحوالي ساعة ونصف إلى ساعتين حتى تطلع الشمس، هذه أوقات الصلوات الخمس في ديننا بارك الله فيكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. الحديث أفاد تعيين الأوقات الخمس للصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بيانا تاما كيف تبدأ هذه الأوقات: الظهر بعد الزوال. الزوال هو عندما يكون ظلك تحتك مباشرة، ما في ظل، لما تزول الشمس قليلا يبدأ الظل، هنا صار بدأ وقت الظهر إلى آخر وقت الظهر. وهذا كله كما أفاده حديث جبريل بارك الله فيكم. فجبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فصلى بعد الزوال، وأتى لما صار ظل الشيء مثله فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين هذين الوقتين الظهر، وبالنسبة للعصر وبالنسبة للمغرب صلى في نفس الوقت. هذا لا يعني في نفس الوقت، وإنما أي صلى في هذا الوقت، لأن وقت المغرب ضيق ليس مثل الأوقات الأخرى. وقت العصر يستمر، وقت العصر بارك الله فيكم يستمر من أن يكون ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس، ولكن هذا في الحديث، ولكن بارك الله فيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. فلذلك قال أهل العلم، ذلك قال أهل العلم، أنه بارك الله فيكم يمتد وقت العصر إلى غياب الشمس. يعني وقت العصر يبدأ عندما يكون ظل الشيء مثله، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، إلى يمتد إلى غياب، بارك الله فيكم، إلى غياب إلى غياب الشمس. أما وقت المغرب فهو إذا وجبت الشمس، أي إذا سقطت الشمس، أي إذا غربت الشمس، إذا غربت أو إذا سقطت أو إذا وجبت، وينتهي بغياب الشفق. ولكن في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف جبريل الصلاة لما علمه في مكة الصلاة، صلى به في نفس الوقت. وفي حديث جبريل لا يوجد حصر أنه لا بد أن تصلي في هذا، وإنما بارك الله فيكم نجمع بين الأحاديث. ففي الحديث الآخر أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر ما لم يغب الشفق، يعني ما لم يغب الشفق اللي هو الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب. وأما وقت العشاء فأوله غيبوبة الشفق الأحمر، لما يغيب الشفق الأحمر ويستمر إلى نصف الليل، نصف الليل الشرعي. وهناك من قال لثلث الليل الأخير، يعني بعد ثلثين من الليل يبقى الثلث الأخير. وهناك من توسع من أهل العلم وقال أن صلاة العشاء تستمر إلى صلاة الصبح. ولكن الصحيح يا أخوة أنه لا يوجد دليل واضح على أن صلاة الصبح صلاة العشاء تستمر، بارك الله فيكم، إلى صلاة الصبح، إلا الحديث في صحيح مسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وهذا بارك الله فيكم مخصوص بالفجر، مخصوص بالفجر. وصلاة العشاء الحديث فيها واضحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل الأوسط. وأما صلاة الصبح فتبدأ كما ذكرنا، تبدأ بطلوع الفجر الصادق وتنتهي، بارك الله فيكم، ينتهي الوقت صلاة الصبح، ينتهي الوقت بغياب بشروق الشمس أو بطلوع الشمس عفوا. وهنا انتبهوا بارك الله فيكم، الفجر هنا هو الفجر الصادق، الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فهو ضوء أبيض مستطيل في السماء كذنب السرحان، وهذا يكون أبيض وما يكون فيه حمرة. أما وبعده بعشرين دقيقة تقريبا يدخل الفجر الصادق اللي هو ضوء معترض في الأفق، ضوء معترض في الأفق، ضوء معترض في الأفق، ويكون فيه حمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران كما من حديث ابن عباس وهو صحيح. طيب ich denke ich habe ein bisschen viel auf Arabisch gesprochen und da hat man vielleicht Langeweile bekommen. Manche Brüder hier vielleicht auch werden schlafen. Das ist gut. Schlafen ist schön. Und vielleicht auch im Internet. Manche schnarchen schon. Das ist auch gut. Inshallah. طيب. Du bist hellwach, nicht alle. طيب. بارك الله فيكم. Wir haben gesagt, المواقيت. Das ist Plural von Miqat. المواقيت. Plural von Miqat. Das ist die Zeit des Gebetes. Das ist die Zeit, die begrenzte Zeit des Gebetes. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu alayhima berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, aufpassen, das Hadith. Die Zeit von Zuhr die Zeit vom Dhuhr, von Mittaggebet, ist, wenn die Sonne den Lot des Himmels verlässt, bis Schatten einer Person oder eines Mannes, bis die Länge des Schattens eines Mannes die Länge vom Mann gleich ist. Solange die Zeit von Asr nicht anfängt. Das heißt, die Zeit von Asr fängt an danach, wenn der Prophet sagte, وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرِ الشَّمْسِ. Das heißt, die Zeit von Duhur, sagte der Prophet Muhammad s.a.w., das ist, wenn die Sonne vom Lot des Himmels, Barakallahu fikum, abweicht, und das endet, wenn Schattenlänge eines Mannes gleich Länge des Mannes ist. Dann fängt Salat al-Asr, die Zeit von Salat al-Asr, und das ist das Schatten eines Gegenstandes oder einer Person, wie die Person, bis Ende von Salat al-Asr, bis Schattenlänge zweimal ist von Schatten des Gegenstandes oder des Mannes. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w. وَوَقْتُ صَلَاتِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْرِبِ الشَّفَقِ. Das bedeutet, Salat al-Maghrib fängt an mit dem Sonnenuntergang bis die Rötung des Himmels weg ist. Und Salat al-Isha ist bis, wenn die Rötung weg ist, bis Mitte der ersten Nacht oder der mittleren Nacht, das wird ila nasf al-layl al-awsat, das wird bis Mitternacht. Und die Zeit von Frühgebet oder von Morgensgebet von Subuh ist von Dämmerung, wenn die Dämmerung erscheint, bis die Sonne erscheint. Von Dämmerung bis Sonnenschein. Das ist Barakallahu fikum. Dieses Hadith ist in Sahih Muslim. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns hier die Gebetszeiten erklärt. Das heißt, in diesem Hadith finden wir, Barakallahu fikum, die Zeiten. Das hat angefangen mit Salat al-Dhuhr. Barakallahu fikum. Das bedeutet mit Mittaggebet. Der Prophet hat uns erklärt, wann das anfängt und wann das zu Ende ist. Das fängt an, Salat al-Dhuhr, fängt an, die Sonne normalerweise, die geht im Osten auf und im Westen natürlich unter. In der Mitte des Himmels, das ist im Lot, wenn die Sonne dann abweicht, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ad-Duluk, das heißt Duluk im Koran. Aqim al-Salata li Duluk al-Shamsi. Das bedeutet, wenn die Sonne dann abweicht vom Lot des Himmels, fängt Salat al-Dhuhr an. Salat al-Dhuhr dann hat ein Anfangzeit und Endezeit. Wie haben wir diese Anfang- und Endezeit bestimmt? Indem Jibril a.s. zum Propheten Muhammad a.s. gekommen ist, er hat mit ihm das Gleiche gemacht, das war in Mekka. Der Prophet Muhammad a.s. hat mit Jibril gebetet. Jibril a.s. kam und er hat dem Propheten erklärt. Er hat ihm gesagt, hier fängt Dhuhr-Gebet an. Das war, wenn die Sonne vom Lot des Himmels abweicht. Am nächsten Tag kam Jibril alayhi salam, wann? Am Ende der Zeit, als der Schatten oder die Schattenlänge die Länge von Person ist oder von Gegenstand. Das bedeutet, wenn du einen Stock zum Beispiel hast und dieser Stock ist 1 Meter lang und dann die Schattenlänge auch ist Meter, dann ist Salat al-Duhr, Salat al-Duhr zu Ende. Und Jibril a.s. hat ihm gesagt, zwischen diesen beiden Zeiten gibt es sozusagen ein Gebet. Salat al-Asr, Salat al-Asr, zweitens hier Salat al-Asr. Das fängt an, wenn Salat al-Duhr zu Ende ist, wenn Salat al-Duhr zu Ende ist. Das heißt, barakallahu fikum, wenn Schattenlänge gleich des Gegen, der Länge des Gegenstandes ist. Und das endet normalerweise, wenn Schattenlänge doppelt wie Länge des Gegenstandes ist, bis die Sonne sozusagen gelb geworden ist, bis die Sonne richtig, dann fängt in Richtung Barakallahu fikum, in Richtung Sonnenuntergang. Aber weil wir ein Hadith haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer ein Rak'a von Asr vor dem Maghrib erreicht hat, dann hat er Maghrib-Gebet erreicht, und das Hadith ist bei Al-Bukhari Muslim von Abu Huraira radhiyallahu anhu überliefert, dann sagen wir hier, Asr-Gebet fängt an, wenn Schattenlänge gleich der Länge des Gegenstands ist, bis Sonnenuntergang. Dann drittens Maghrib-Gebet, das fängt an, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn Barakallahu fikum, das bedeutet, wenn Sonnenscheibe runter ist, dann Barakallahu fikum, dann hat das angefangen. Nicht, dass man anfängt, bis die Sterne da sind, nein, braucht man nicht. Wenn man nicht mehr Barakallahu fikum die Sonne sieht, dann ja. Das fängt an, bis die Rötung des Himmels weggeht. Und hier Jibril a.s. kam zum Propheten Muhammad s.a.w. am ersten Tag, am zweiten Tag, in der gleichen Zeit. Aber das heißt nicht, dass Maghrib-Gebet nur bis hier ist, nein. Sondern hier in dem Hadith, der Prophet sagte, malam yaghrib al-shafaq, bis die Rötung weg ist. Dann, barakallahu fikum, fängt Salat al-Isha. Wenn die Rötung des Himmels weg ist, bis Mitternacht. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat. Und hier müssen wir etwas erklären. Und zwar, es gibt Aussagen bei den Gelehrten, die gesagt haben, Salat al-Isha endet nach zwei Drittel der Nacht. Die Nacht fängt mit Sonnenuntergang an. Das ist die Nacht. Und endet mit der Dämmerung. Mit der Dämmerung endet die Nacht. Dämmerung, Morgensdämmerung. Es endet der Nacht. Und Anfang ist Barakallahu fikum, Sonnenuntergang. Manche Gelehrten sagen, das Hadith besagt, Isha-Gebet ist bis Mitternacht zu Ende. Bis Mitte. Die Zeit, das bedeutet Sonnenuntergang, bis Dämmerung, du bist weit bis Mitternacht. Andere Gelehrten sagen, nein, zwei Drittel. Andere Gelehrten sagen, in der letzten Drittel der Nacht. Und andere sagen, bis die Dämmerung. Bis zur Dämmerung. Das wird bis Frühgebet. Bis Frühgebet, es gibt barakallahu fikum keinen Beweis dafür. Außer eine sozusagen Interpretation eines Hadithes. Und zwar der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn man geschlafen hat, wenn man geschlafen hat, und da hat man ein Gebet verpasst, dann sollte man dieses Gebet bis zum nächsten Gebet oder vor dem nächsten Gebet gebetet haben. Und das ist barakallahu fikum klar. Erstmal, das geht um Schlafen. Zweitens, das geht um Frühgebet. Das geht eigentlich um Frühgebet. Das Hadith in Sahih Muslim. Dazu barakallahu fikum, die andere Überlieferung, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Salat al-Isha gebetet hat, nachdem viel von der Nacht vergangen war. Das ist auch keine klare Aussage, wann das Salat al-Isha ist. Aber klar ist, barakallahu fikum, oder dass der Prophet Muhammad s.a.w. im ersten Drittel der Nacht gebetet hat. Das ist auch, barakallahu fikum, das sind alle keine klare Aussagen, wann Isha-Gebet, Nachtgebet zu Ende ist. Aber hier in dem Hadith, da hat gesagt, klar, bis Mitternacht. Deshalb sollte man das verstehen, barakallahu fikum. Dann Salat al-Subuh fängt an mit der Dämmerung, mit der Morgensdämmerung und endet mit Sonnenaufgang. Mit Sonnenaufgang. Das Hadith ist klar diesbezüglich. Und hier, barakallahu fikum, die Dämmerung müssen wir erklären. Es gibt zwei Dämmerungen. Eine echte und eine unechte Morgendämmerung. Eine unechte Morgendämmerung, weil der Prophet das gesagt hat, in einem Hadith von Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, der hat gesagt, Al-Fajru Fajran. Die Dämmerung, die sind zwei. Oder Al-Fajr, die sind zwei. Dämmerung sind zwei. Eine echte Dämmerung und eine unechte Dämmerung. Die unechte Dämmerung fängt an, das ist so ein längliches Licht, weißes Licht, wie eine Säule im Himmel. Das ist vertikal im Himmel. Und durch dieses Licht, es gibt keine Rötung erstmal in diesem Licht, und da kann man nicht sehen. Das ist dunkel noch. Hier, man betet Frühgebet nicht, und man darf noch essen und trinken, wenn man fasten will. 20 Minuten später ungefähr kommt, barakallahu fikum, ein Horizontallicht mit Rötung, und das leuchtet die Wege, und da kann man sehen auf dem Weg, und das ist die echte Morgendämmerung. Hier fängt das Gebet an, und wenn man fasten will, dann darf man nicht mehr essen und trinken, laut des Hadithes. Und das ist, barakallahu fikum, das ist das erste, die erste Zeit, das ist die erste Zeit, von Morgengebet, und Endung oder das Zeitende für Morgengebet ist Sonnenaufgang. Das sind die fünf Gebetzeiten, barakallahu fikum. Das sind die fünf Gebetzeiten. Die anderen Hadithe, die danach kommen, die sind sozusagen, barakallahu fikum, noch Erklärungen für bestimmte Wörter. Und hier muss ich was erklären, jazakumullah khair. انتبهوا الله يحفظكم الأحاديث الأخرى ستكون أجزاء من أحاديث فقط للاستدلال وهنا الله يحفظكم انتبه إذا عندنا أكثر من حديث في مسألة فهذه تكمل بعضها بعضا يعني الحديث يأتي يكمل الحديث الآخر والحديث يبنى على الحديث الآخر ويتممه إذا كان مستقلا في الحكم أما إذا ما كان مستقل في الحكم يعني كان في نفس الأمر وفيه تعارض فلا بد هنا من الجمع أو لا بد هنا من الترجيح فننتبه لهذا الله يحفظه أنا بما يكون بارك الله فيكم wenn wir Hadithe bezüglich einer Handlung haben dann versuchen wir alle Hadithe wirken zu lassen indem wir sozusagen بارك الله فيكم koordinieren zwischen diesen Hadithen. Wenn wir Hadithe aber zu einem Thema haben und wenn wir das lesen, dann sehen wir, ein Hadith kann sein, dass diese Aussage gegen die andere Aussage ist. Gegen die andere Aussage ist. Dann hier sollen wir entweder die Hadithe sozusagen, barakallahu fikum, gemeinsam verstehen oder wir sollen ein Hadith nehmen oder sozusagen bevorziehen. Und das sind Regeln für das Wissen. Und hier jetzt, barakallahu fikum, das Hadith von Muaqqit, es gibt noch ein Hadith von Jabir, radwallahu alayhi, das ist auch genauso. Al-Jibril alayhi salam zum Propheten gekommen ist und er hat ihm die Gebetszeiten erklärt. Und Al-Bukhari sagte, das ist asah ma fil bab. Hier gibt es Hadith von Jabir, ibn Abdullah, radwallahu alayhi. قال البخاري وأصح ما جاء في هذا الباب اللي هو في باب المواقيت المهم أن نعرف المواقيت هذه اليوم طبعا عندنا ساعات ونعرف المواقيت من خلالها ولكن هذه الساعات ليست منزلة كما يفعل بعض الجهال ولا حول ولا قوة إلا بالله إيه والله يعني بعض الجهال إذا تحط له بعد خمس دقائق من وقت الأذان، إذا ما صليت بعد خمس دقائق يعمل لك مشكلة، لأنه جاهل ما صلى السلام. لأنه لو ما كان جاهل كان فهم أنه هذه المواقيت بالدقيقة والثانية هي عبارة عن شيء تقريبي، عن تقدير. ولكن الأصل هو الظل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حول ولا قوة. هذا تتاقي بارك الله فيكم بتسجلش جبيت سايتن بيهابن اوا وانزي كنن دوش دي سايتن ungefähr بارك الله فيكم بشتمن وكنن دوش دي سايتن ungefähr بشتمن وان داس جبيت anfängt وان داس سوين دي است. aber manche جهال manche unwissenden weil sie kein Wissen haben in der Religion, die denken, dass diese Zeiten sozusagen unbedingt zu halten sind. Das bedeutet sekundenmäßig. Wenn die Zeit des Adhan da ist, der guckt so die Uhr. Zeit von Adhan! Ich meine, Zeit von Adhan! Und der redet laut und sowas in der Moschee. Warum? Sagt, ja, damit wir beten. Diese Zeiten, die sind ungefähr. Diese Zeiten, die sind ungefähr, damit wir uns ein bisschen, damit wir barakallahu fikum das planen, wann wir beten. Aber da kann man nicht sagen, die sind unbedingt zu halten. Aber weil manche Juhal, unwissende Leute sind, die verstehen das nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ursprünglich in der Religion ist nicht die Zeiten, nicht die Zeiten barakallahu fikum, die wir urmäßig haben, sondern dass wir nach dem Schatten, nach dem Hadithen, nach den Aussagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam handeln. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Wir haben das Wahl, drücken wir بعدين. وله من حديث بريدة في العصر. وله من حديث بريدة أي لمسلم من حديث بريدة في العصر. والشمس بيضاء نقية. وهو في بيان وقت العصر، يعني لما صارت الشمس بيضاء، لما كانت الشمس عالية بيضاء نقية، بعد الظهر تعلى الشمس ترجع وتنزل، فلما صارت الشمس بيضاء فبارك الله فيكم كان في وقت العصر، أي ولم يدخلها شيء من الصفرة. أنتوا تعرفوا الشمس يعني بعد في وقت العصر تكون بيضاء، يعني يقصد بها الشعاع أبيض، بعدين تبدأ تصفر وبعدين تبدأ تحمر وبعدين تغيب. بارك الله فيكم مسلم هات أوخ überliefert bezüglich صلاة العصر von بريدة رضوان الله عليه dass die Sonne das Hadith ist auch lang bezüglich der Zeiten des Gebetes. Der hat gesagt und die Sonne war sozusagen das, die Strahlen der Sonne war weiß. Das bedeutet es gab noch nicht gelb. Die Sonne wird nach Dhuhr, die hat weiße Strahlen, dann gelb wird sie und dann wird die Sonne am Ende rötlich und dann geht sie unter. Der meinte, Salat al-Asr betet man, wenn die Sonne hoch ist. Und das ist, barakallahu fikum, die Zeit, da sagen die Gelehrten, die Zeit, die noch erlaubt ist zu beten. وهنا أوضح مسألة بارك الله فيكم. قال بعض أهل العلم أنه الأوقات أوقات الصلاة لها أوقات مختلفة لكل صلاة، قالوا في وقت يسمى وقت الاختيار، وقت الاختيار، طبعا هو هذا عند الفقهاء في وقت الصلاة. وطبعا مثلا للعشاء في بارك الله فيكم 7، للعصر في 5، وللظهر للظهر 3 أوقات. قالوا وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت عذر. وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت عذر، ووقت ضرورة، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، ووقت حرمة. هذه بالنسبة للصلوات عموما، يعني الصلاة فيها وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز، واحد بكراهة، واحد بلا كراهة، وقت عذر، وقت ضرورة لابد تصلي الآن، وآخر شيء وقت حرمة، يعني حرام عليك تؤخر الصلاة بعد هذا الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا لعذر كما ذكرنا. بارك الله فيكم. دي فقهاء دي جليرتن دي هابن دي تسايتن دي تسايت ديسكيبيتس نخمال سوساقن دي تاليات تعامل دي جزاك تسم بشبيل في ظهر جبيت تعامل جزاك في ظهر جبيت جبتس في ظهر جبيت جبتس تغاي تسايتن تغاي هاوب تسايتن تعامل جزاك وقت اختيار وقت فضيلة عن شو اليوم. Das wird eine Zeit, das ist am besten, oder das die beste Zeit ist, dass man betet. In der Zeit, ja? Jedes Gebet können Sie verrichten, am Anfang oder am Ende. Aber was ist besser? Am Anfang von Dhuhr-Gebet, ist am Anfang. Waqtul Fadila. Waqtul Ikhtiyar, das bedeutet, das ist die Wahl, deine Wahl. Du kannst noch beten. Waqt Jawaz nennen sie das. Das Gebet ist noch erlaubt in dieser Zeit, aber Anfang ist besser. Dann sagen sie Waqt Uzur. Waqt Uzur. Das bedeutet sozusagen Entschuldigung Zeit. Oder bei manchen Gelehrten sagen, das ist Notwendigkeit Zeit. Das heißt, du musst das Gebet verrichten. Oder Uzur, Entschuldigung. Das ist, wenn du zum Beispiel zwischen zwei Gebeten oder zwei Gebete schieben willst zusammen, wenn du auf der Reise bist, wenn du krank bist und so weiter. Aber allgemein für jedes Gebet gibt es sozusagen ein Anfang Zeit und Ende von Zeit. Und das Gebet muss in dieser Zeit verrichtet werden, außer dass du entschuldigt bist, wie zum Beispiel auf Reise, krank und so weiter. Wenn man am Anfang betet, ist immer besser bei allen Gebeten außer Isha. Die Gelehrten haben drei Aussagen diesbezüglich. Und dann gibt es, das wird am Anfang so ungefähr 20 Minuten bis halbe Stunde von Anfang Zeit des Gebets. Dann gibt es noch Waqt Jawaz, das bedeutet, das ist erlaubte Zeit, dass du betest. Bis dann kurz vor Zeitende, dann musst du beten. Das ist nicht gut, dass du das Gebet so nach hinten verschiebst. Und wenn du noch nur Minuten hast, um das Gebet zu verrichten, dann ist das Waqt Darura. Du musst das unbedingt machen. Wenn du aber das Gebet dann verrichtest und nur ein Teil davon erreichst, und dann ist jetzt das Ende des Gebetes, dann hast du zum Teil Haram begangen, wenn das absichtlich war. Außer Isha-Gebet, wie wir schon gesagt haben, weil die Hadithe sind anders. Hier, Barakallahu fikum, Buraida, der hat bezüglich Al-Asr gesprochen, in dem Hadith von Buraida, der Prophet, der hat gesagt, wir haben gebetet und die Sonne war weiß und es war klar im Himmel. Auch von Abi Musa al-Ash'ari, der sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat gebetet und die Sonne war hoch im Himmel. Das bedeutet, sie war nicht in der Zeit von, das war nicht in der Zeit von Sonnenuntergang. وعن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حتى يعرف الرجل حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هنا في هذا الحديث بارك الله فيكم، حديث أبي برزة، الأسلمي، ذكر المواقيت مرة أخرى ولكن بشكل أعم. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما ذكرها بتحديد عليكم السلام وتفصيل أكثر. فقال العصر كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم والشمس حية، يعني بيضاء قوية، وأثرها أثر حرارتها موجود، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، يعني كان يحب أن يؤخر العشاء، ولكن إلى متى؟ إلى قبل منتصف الليل، لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ابن عمر. وبالنسبة إلى صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بستين إلى مئة آية، ستين لمئة آية. فإذا سلم رأى الرجل أخاه، ومسجد النبي ما كان فيه مصابيح مثل اليوم، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في وقت الغلس أو الغلس عفوا في وقت الغلس، يعني لما تكون لسه الوقت بارك الله فيكم، الغلس هو الظلمة، هو ظلمة آخر الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في وقت الغلس ويطيل في الصلاة حتى يعني تصبح، حتى يرى الرجل أخاه، يعني بارك الله فيكم هنا يكون ضوء الفجر ظاهرا حتى يعرف الرجل أخاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء يكره النوم قبلها. وكان يكره الحديث بعدها، يعني أنه بعد صلاة العشاء الواحد يتكلم كثير، إلا لثلاث: لعلم، لمداعبة امرأة أو حديث مع أهل، أو بارك الله فيكم لاستضافة ضيف. فهذه ثلاثة لا، حتى لو بعد العشاء لا بأس بهذا، يعني إذا الواحد تعلم تكلم في العلم حتى لو بعد صلاة العشاء نعم. اثنين، لو كان يستضيف ضيفا وبقي معه ومكث معه ما في لا بأس. وثلاثة، إذا تكلم مع زوجته ويعني حدث حديثا كما في حديث أم زرع بارك الله فيك. أبو برزة الأسلمي رضوان الله عليه زاكتي البروفيت صلى الله عليه وسلم فليكت صلاة العصر تو بيتن بس أين فون أونس ترك تو زينم رايت تير عند أندغن إكة فون مدينة جيغانغن ترك تو زينم رايم تير جيغانغن وندي زونة فيرن دي زونة شتارك هيل شترالن ام هيمل هات und pflegte oder die hat das geliebt Salat al-Isha zu verschieben, das bedeutet zu verspäten, aber nicht zu verspäten nach der Zeit. Und er hat nicht gemocht, der hat nicht gemocht schlafen vor dem Isha-Gebet, und er hat nicht gemocht reden nach oder besprechen, diskutieren nach dem Isha-Gebet. Und er hat sich umgedreht nach dem Frühgebet, bis die Person, sein Nachbar oder die Nachbar, bis die Person ihren Nachbar gekannt hat. Also man konnte dann den Nachbar bestimmen und sehen. Und er hat im Frühgebet zwischen 60 und 100 Ayah gelesen. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. بس حديث عن أبي برزة بارك الله فيكم الأسلمي زي القمين زي القمين أبا دس حديث عن عبد الله بن عمرو أو داف عن جابر دس الديتاليتا دزن ديتاليتا حديثة بتشوف ليش سايتن هي فودة أفينت ناخمتا قبيت صلاة العصر عشاء قبيت عشاء قبيت وانت بارك الله فيكم وانت فروي قبيت تسايز بارك الله فيكم صلاة العصر هدى بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم قبيتت نيشت أمة البار فور مغرب فوزن انت قانق سوانان جهدس قبيتت السيزوني غشتي هلفا und starke Strahlen gehabt hat. Zweitens, der Prophet hat gemocht normalerweise, Isha-Gebet zu verspäten, aber zu verspäten heißt nicht, dass die Zeit zu Ende ist und danach beten, nein. Zu verspäten bis vor Ende der Zeit, das bedeutet vor Mitternacht. Und der Prophet hat nicht gemocht, dass man davor schläft, vor Isha. Und er hat auch nicht gemocht, dass man nach dem Isha-Gebet redet, viel redet und so weiter. Außer, dass in diesem Hadith, deshalb habe ich gesagt, das Hadith ist allgemein, aber es gibt andere Hadithe. Der Prophet hat nicht gemocht, dass man nach dem Isha-Gebet redet, außer für drei. Wenn du Besuch bekommst, dann kannst du mit deinen Besuchern reden, diskutieren. Wenn du mit deiner Frau spielst, Spaß machst, redest, und wenn du nach Wissen suchst und du lernst. Auch nach Isha, kein Problem. Weil manche Leute sagen, der Prophet hat nicht gemocht, nach Isha zu reden. Und die stoppen. Aber die wollen nicht das Ganze. Sollte man das Ganze bringen doch. Es gibt, außer für diese drei Möglichkeiten, ausgenommen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat, barakallahu fikum, nach dem Frühgebet, Salam alaikum gesagt, der hat sich die Sahaba, die waren, es gab, die waren auch mit ihm im Gebet. Und es gab in der Zeit von Prophet Muhammad s.a.w. kein Lichter in der Moschee. Es gab kein Lichter in der Moschee. Salawatullahi salam alaikum. Das war dunkel. Und das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat im Dunkeln angefangen zu beten in der Moschee. Bis Barakallahu fikum, der hat 60 bis 100 Ayah gelesen. Sagen mal hier 60 bis 100 Eier, das wird Barakallahu fikum ungefähr Surat al-Kahf, fast Surat al-Kahf, Subhanallah, oder Surat Surat al-Mulk zweimal, ja ungefähr, in Frühgebet. Dann sagt er, bis man hier Abu Barza, der sagte, man konnte dann den Nachbar sehen. Das war hell dann geworden. Der Prophet hat lang gebetet. Das war dunkel, bis das hell geworden war. Und hier auch ist noch, Barakallahu fikum, eine Überlieferung, dass man weiß, wann der Prophet Muhammad s.a.w. richtig gebetet hat und wie. Und dieses Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. وعند البخاري ومسلم كذلك من حديث جابر والعشاء عفوا أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي يصليها بغلس بارك الله فيكم أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا في أول وقت وأحيانا في آخر الوقت وهذا بحسب الصحابة فإذا رأهم اجتمعوا عجل يعني كانوا كثير عجل وإذا رأهم تأخروا النبي صلى الله عليه وسلم أو أبطأوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة ويرفق بهم يعني يرفق بهم عفوا وقد ثبت عنه أنه لولا خوف المشقة لولا أني أشق على أمتي لكان النبي صلى الله عليه وسلم لصلاها في آخر الوقت وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في آخر الوقت ثم قال لولا أن أشق على أمتي لفعلت هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لصلاها في آخر الوقت، ولكن من باب المشقة، من باب من باب الرحمة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والصبح كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصليها بوقت العتمة، يعني لما تكون ظلام، وليس لما يعني في أول الوقت وليس في آخر الوقت، مع أنه ثبت من حديث بلال أنه صلى بآخر الوقت. ذلك هناك خلاف بين أهل العلم، ما هو أفضل، صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الصبح أو فرض الفجر، في أول الوقت أو في آخره؟ بارك الله فيكم. البخاري المسلم هابن بليف يبليفة فون جابر رضوان الله عليه دس أخ عن لنغا حديث دس البروفيد محمد صلى الله عليه وسلم دس عشاء قبيت منش مال فوق تسوغن أم أنفق دا تسايد قبيتت هات ومنش مال أم عند دا تسايد قبيتت هات. Er hat gesehen, wenn die Leute viel waren am Anfang, dann hat er gebetet. Und wenn sie nicht viel waren, der hat gewartet, bis sie kommen und sie versammeln sich, dann betet er. Und das Frühgebet hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet, als es dunkel war. Als es dunkel war. Das ist auch nochmal Barakallahu fikum. Das ist auch nochmal sozusagen eine detaillierte Erklärung bezüglich Salat al-Isha. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salat al-Isha so bestimmt hat, nach der besten Möglichkeit für die Leute. Wenn sie viel sind am Anfang der Zeit, dann betet er. Wenn sie nicht so viel sind, dann wartet er, bis die Leute viel werden, damit sie versammeln. Und das ist das Gebet. Nicht wie wir heute bei fast allen Moscheen haben. Du siehst ein paar Leute, der kommt zu dir, wenn die Zeit, das steht bei ihm im Plan, 21:30 Uhr, Isha-Gebet zum Beispiel, 22 Uhr, Punkt 22 Uhr, der sagt dir, beten wir! Sagst ihm, warten ein bisschen. Abwarten. Vielleicht kommen andere Leute, sagen, mir egal. Ich will nach Hause. Das wird, der will nicht wegen des Gebetes, sondern wegen nach Hause. Möge Allah uns bewahren. Und das beweist Jahl. Der Prophet hat das anders gemacht. Und der Prophet wollte eigentlich Salat al-Isha, barakallahu fikum, später verrichten. Aber der hat Barmherzigkeit gezeigt bezüglich Barakallahu fikum, diese Männer, die vielleicht Arbeit haben, die zurückkehren zu ihren Familien, zu ihren Kindern, weil die Kinder und die Frauen, die sind befreit. Aber der hat Barmherzigkeit gezeigt in diesem Zusammenhang. Salat al-Subh, wie ich schon gesagt habe, der hat das in Dunkelheit verrichtet, aber es gibt ein Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Frühgebet in der Zeit gebetet hat, in dem Helligkeit vorhanden war vor Sonnenuntergang. Das heißt, nicht in Dunkelheit, sondern als das hell geworden war. Wali Muslim in Hadithi Abi Musa al-Ash'ari, فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ شَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وكان بارك الله فيكم كان في عتمة شديدة حتى الناس ما تعرف بعضها، ما كان في مثل اليوم أضوية في الشوارع وضوء، ما كان تعرف بعضها. وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغلس. بارك الله فيكم. أوقف باي مسلم، the prophet محمد صلى الله عليه وسلم هات فري جبيت gebetet unmittelbar nach der Morgendämmerung, als es eingetroffen war. Und die Leute konnten sich nicht erkennen, weil das dunkel war. Das bedeutet, das ist wie das vorige Hadith, dass der Prophet Muhammad s.a.w. in der Dunkelheit gebetet hat. وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. أو مواقع نبله نبله أو عفوا نبلة هي التمرة ونبله عفوا وليس نبله نبله هي بارك الله فيكم السهام السهام النبل والنبلة بالتاء المربوطة هي التمرة يعني إما يرى التمرة أو يرى كانوا يصلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي في أول الوقت في أول الوقت بارك الله فيكم أي صلاة المغرب يبادر الإنسان بها بتسوك ليش أبا مغرب جبيت رافع بن خديج رضوان الله عليه زاكته ليهابن بيهابن اشتيت من المخفيت محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله يهديكم الله ويصحبالكم Der sagte, wir haben mit dem Propheten Muhammad s.a.w. Maghrib-Gebet gebetet und als wir weg waren, wir könnten die Orte von unseren Pfeilen sehen. Das heißt, wenn du Pfeil auf dem Boden, wenn du Spur vom Pfeil lässt, du kannst das sehen. Das bedeutet, sie haben schnell das Maghrib-Gebet verrichtet. Und es war noch hell. Nicht wie manche Leute heute machen. Was tun sie? Sie warten, bis das Dunkel sehr dunkel geworden ist, damit sie Maghrib beten. Und das ist nicht richtig. Maghrib-Gebet sollte man schnell anfangen und schnell beten. Barakallahu fikum. Yahdikum Allah wa sahbalakum. In diesem Hadith sollte man schnell das Maghrib-Gebet beten. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم أي لما دخل وقت العتمة ووقت العتمة هو ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق بعد الشفق فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة في إحدى المرات يعني أخر صلاة العشاء لحد ما صار الليل وهنا بارك الله فيكم قالت حتى ذهب عامة الليل عامة الليل يعني جزء كبير من الليل بعض أهل العلم أخذوا هذا دليلا وقالوا إذن يمتد وقت العشاء إلى ما بعد منتصف الليل وهذا لا دليل فيه هنا على الامتداد بعد منتصف الليل لأنه عامة الليل لفظة عامة وهناك بارك الله فيكم عامة الليل يعني جزء من الليل أكثره ومنتصف الليل يعتبر من أكثره فذلك الحديث إلى وقت العشاء إلى منتصف الليل أو إلى نصف الليل منتصف الليل الأوسط أو إلى نصف الليل الأوسط هو الذي يجب أن نعمل به والله تعالى أعلى وأعلم بارك الله فيكم عائشة رضوان الله عليها زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم hat eine Nacht das Isha Gebet zu spät gebetet bis das meiste von der Nacht vergangen war. Dann ist er rausgekommen und er hat gebetet. Und er sagte, das ist die Zeit von diesem Gebet. Laula an ashqa ala ummati, Das bedeutet, eigentlich das ist die Zeit des Gebetes, dass man zu spät Isha-Gebet betet, aber weil der Prophet Muhammad s.a.w. das nicht schwer für seine Umma machen wollte. Also hätte der Prophet Muhammad s.a.w. uns das schwer machen, dann hätte er gesagt, immer beten wir Isha spät, zu spät in der Nacht, vor Mitternacht. Aber der hat uns, salawatullahi wa salamu alayhi, in diesem Zusammenhang sich uns unser Barmen, salawatullahi wa salamu alayhi, indem er das nicht so gemacht hat. Und barakallahu fikum hier, manche Gelehrten, die haben diese Aussage genommen von Aisha, indem sie gesagt hat, dass das meiste von der Nacht vergangen war. Da haben sie gesagt, ja, das meiste von Nacht, das bedeutet, das war nach Mitternacht. Aber hier kann man sowas nicht sagen. Warum? Weil wir in einem anderen Hadith eine Klarheit haben, dass das Isha-Gebet bis Mitternacht ist. Barakallahu fikum. نعم بس هي werden wir vielleicht wie viel Hadith haben wir schon von 41 bis 141 bis 148 haben wir. Barakallahu fikum. Ich denke, das ist genug. Das ist genug, bi'idhni ta'ala. Idhan barakallahu fikum. Liyum takallamna ala hadith al-waahid wal-arba'in ba'da al-mi'a ila al-thamin wal-arba'in ba'da al-mi'a wa inshallah nutabi' fi al-marrati al-qadima. Hadith al-awwal huwa hadith Abdullah bin Umar bin Amr radhiyallahu alayhima. بالنسبة لمواقيت الصلاة بارك الله فيكم وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يكون ظل الرجل كطوله وقت العصر يكون من أن يكون ظل الرجل كطوله إلى أن تصفر الشمس أو إلى أن يصبح ظل الرجل مثليه ويمتد بارك الله فيكم هذا الوقت إلى غياب قرص الشمس وأما وقت المغرب فيبدأ بغياب قرص الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر وأما وقت العشاء فيبتدئ بغياب الشفق الأحمر وينتهي إلى نصف الليل الأوسط ووقت الصبح أو الغداء أو الفجر فيبتدئ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس فهذه هي الأوقات بارك الله فيكم فهذه هي أوقات الصلوات كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم لنا وكذلك من حديث جابر ومن أحاديث أخرى ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم أن هذه الأوقات هي التي يجب أن يعول عليها وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة لأوقات معينة فهذا بالنسبة لأوقات الصلاة فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لأن نصلي الصلاة بوقتها وكما ذكرت جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم هذه الأوقات اليوم الموجودة في يعني التقاويم اللي تسمى تقوم ومواعيد مواقيت الصلاة تقاويم الصلاة إلى غير ذلك هذه ليست أوقات منزلة وكذلك لما نقول نصلي بعد 5 دقائق من الأذان ولا بعد 10 دقائق من الأذان هذا أيضا ليس منزل وإنما السنة إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نحن نحب سنة اليورو وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله السلام سنتمنى يوم القيامة، سنتمنى يوم القيامة لو أننا قضينا الأوقات كلها في الذكر ومجالس العلم وطاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن في هذه الدنيا ما نعرف مثل هذه المسألة. ولكن سيأتي يوم سيقول الإنسان يا ليتني، ولكن ما تنفع يا ليتني في ذلك اليوم. فأسأل الله أن يوفقنا للخير ويثبتنا على طريق سيد المرسلين وقائد الغر الميامين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم. heute haben wir über die Zeiten, über die Gebetszeiten gesprochen, und zwar erstmal basiert war das auf Hadith von Abdullah bin Amr ibn al-As, von Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu alayhi, der hat erzählt, was der Prophet Muhammad s.a.w. uns gesagt hat. Es gibt auch andere Hadithe von Jabir, es gibt andere, viele Gefährten, die haben zum Teil, ein Teil davon, ein Teil hier, ein Teil hier, und man muss das Ganze sammeln und das Ganze verstehen und das Ganze wirken lassen. Das ist das Richtige in diesem Zusammenhang. Und heute habe ich diese Regel erklärt. Barakallahu fikum. Wuhurgebet, Mittaggebet fängt an, wenn die Sonne vom Lot des Himmels abweicht. Lot des Himmels, die Sonne ist im Lot, das heißt, du hast keinen Schatten. Dein Schatten ist ein Punkt unter dir. Wenn die Sonne dann anfängt, in Richtung Westen abzuweichen, dann hier fängt Duhurgebet und das endet, bis dein Schatten deine und deine Länge gleich sind. Dann fängt Salat al-Asr. Dein Schatten, deine Länge sind gleich, bis normalerweise Schattenlänge doppelt ist wie deine Länge. Aber weil wir in einem Hadith haben, von Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bei Bukhari Muslim, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, man adraka rak'atan qabla ghurub al-shamsi, oder qabla al-maghribi, faqad adraka salat al-asr. Das bedeutet, weil wir einen Hadith haben, wer ein Rak'a vor Sonnenuntergang erreicht hat, dann hat er Salat al-Asr erreicht. Und von hier sagen die Gelehrten, Salat al-Asr fängt an, wenn Schatten Länge gleich deine Länge ist und endet, wenn die Sonne untergeht. Salat al-Maghrib fängt an, wenn die Sonne, wenn Sonnenscheibe untergegangen ist und das endet, wenn die Rötung des Himmels weg ist. Salat al-Isha, wenn die Rötung weg ist, bis Mitternacht, bis Mitternacht. Ich habe gesagt, die Nacht fängt an bei Sonnenuntergang und endet bei der Dämmerung. Und Mitternacht ist in der Mitte. Salat al-Isha. Salat al-Subuh, Salat al-Fajr, Frühgebet fängt an bei der echten Dämmerung, Morgensdämmerung und endet bei Sonnenaufgang. Das sind die fünf Gebetszeiten, Barakallahu fikum, die wir durch diese Hadithe kennen. Jibril a.s. kam zum Propheten Muhammad s.a.w. Der hat an einem Tag erstmal mit ihm alle Gebete durchgemacht und am nächsten Tag kam er. Das war Anfangszeit und Ende der Zeit. Und da sollten wir etwas aufpassen, Barakallahu fikum. Wir müssen die Gebete in der Zeit verrichten, solange wir nicht entschuldigt sind. Und die Gebete sind sehr wichtig für uns, weil sie Säule der Religion sind. Und Barakallahu fikum, wichtig ist, dass man etwas bemerkt. Diese Pläne, Gebetspläne, was wir heute haben, die sind keine Verpflichtung für die Nation. Und das heißt, wir dürfen das nicht wie manche Leute machen, dass sie Minuten oder Sekunden mäßig das nehmen. Und wenn du ihm sagst, ja, warten wir eine Minute oder zwei Minuten, sagt nein, das Gebet ist Pflicht in der Zeit. Aber diese Zeiten, die sind ungefähr. Oder auch wenn wir den Leuten sagen, wir beten nach 5 Minuten vom Adhan, nach 10 Minuten vom Adhan, das ist nur um die Leute, dass die Leute Zeit haben, um sich zu versammeln. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat das gemacht. Die Regel ist, wenn die Leute sich versammelt haben, dann beten wir. Wenn noch nicht, dann warten wir ein bisschen. Wie der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht hat, und das ist in dem Hadith, was wir erwähnt haben, und das ist bei Al-Bukhari, Barakallahu fikum, und Muslim. Hadith von Jabir radhiyallahu anhu. Der Prophet hat das gewartet. Deshalb sollte man aufpassen in diesem Zusammenhang. Das heißt, Gemeinschaftsgebet ist auch dafür da, dass die Leute Gemeinschaft beten. Deshalb sollte man Geduld zeigen und sollte man die Gebete aber in der Zeit verrichten, wie der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht hat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salli Allahumma ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira tfadal. ظل ظل إذا ما في ظل فاقدروا لها واليوم نقدر لها نحن نقدر بالوقت يعني مثلا ندخل صلاة العصر تبدأ الساعة هل عندنا صلاة العصر اليوم كم كانت مثلا الساعة 5:28 هكذا تقريبا يعني 5:28 5:29 يعني 5:29 ثلاث ثواني الله أعلم ثلاث ثواني إذا ثانيتين ونص أو ثانية ونص أكثر والله العظيم والله العظيم رأينا بعض المساجد واحد يمسك الساعة الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني دقيقتين خمسة زائد ناقص ما أنا مشكلة وهذا يقول أهل العلم في مسألة أيضا الصلاة نفسها ذاك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصفر الشمس ملام تصفر الشمس القصد بذلك بارك الله فيكم أنه هناك وقت لسه في آخر الوقت أن تصلي الصلاة ذاك ننتبه لهذه المسألة الله يحفظ ذاك هو ذاك بس سيت wenn wir im Winter sind und die Sonne kann man nicht sehen das wird auch das dann machst du das schattenmäßig wenn Schatten auch nicht so sozusagen zu bestimmen ist Dann haben wir heute zu sagen, Alhamdulillah, Uhr. Wenn du keine Uhr hast, dann rechst nur ungefähr, wie der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, Faqdirullah, ungefähr. Aber man sollte das Gebet richtig verrichten. Und man sollte diese Zeiten lernen übrigens. يعني يجب علينا أن نتعلم هذه الأوقات يا أخو. يجب لأنه دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. شرط في صحة الصلاة. فإذا الإنسان صلى الصلاة قبل وقتها فصلاته باطلة يعني واحد يقول والله أنا الشغل يبدأ عندي شغلي يبدأ الساعة الرابعة وصلاة الصبح الساعة 4:30 أي الله أنا بصلي الساعة 3:30 قبل الوقت بساعة وبعدين بروح الشغل كثير يفعل هذا هذا صلاته باطلة مسكين وإذا وهذا يأثم مرتين الإثم الأول أنه أفتى نفسه بغير علم والإثم الثاني أنه صلى في غير الوقت وصلاته باطلة نسأل الله السلام بارك الله فيكم في müssen diese Zeiten lernen weil das sehr wichtig für uns sind und wir müssen die Gebete in der Zeit beten manche Leute die machen das viel im Winter der sagt meine Arbeit fängt 6 Uhr an zum Beispiel früh und Frühgebet bei uns fängt das 6:15 Dann bete ich so ungefähr 5:30 und dann gehe ich zum Gebet. Das Gebet ist ungültig und diese Person hat zwei Sünden begangen. Die erste Sünde ist, dass diese Person das Gebet nicht verrichtet hat. Und die zweite Sünde ist, dass diese Person für sich selbst Fatwa gemacht hat, ohne Wissen. Und da hat er nochmal auf seinen Kopf. Wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Nein. Wettergebet kannst du bis vor Fajr beten. Weil Wettergebet... Nein. Nein. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat niemals... Oder sage ich jetzt... hat niemals, ja. Das sagte Aisha. Hat niemals die Nacht durchgemacht. Der hat mindestens ein bisschen geschlafen. Salawatullahi wassalamu alayhi. Und Abu Bakr kam zum Propheten, der hat ihm gesagt, ich bete Witr vor Schlafen. Und Umar sagte ihm, ich bete Witr vor dem Frühgebet. Schlafe und dann wache auf und so. Der hat gesagt, achaste bil ruchsati und achaste bil azima. Na. الظل واحد هذا ينتهي وقت الظهر. إيه ما بينهم يعني نحن لما نقول الآن عندنا الصلاة هنا والواحدة وثمان دقائق، الواحدة وثمان دقائق هذا هو الوقت اللي الشمس فيه تزول. لما نقول خمسة وثمان وعشرين دقيقة هذا هو صار ظلك مثلك، لازم يكون هكذا. بدأ العصر والعصر ظلك مثلك إلى نعم شرعا سهل. صلاة المغرب كم؟ تسعة وربع. وصلاة والفجر كم ساعة بينهم؟ على اثنين وعلى تسعة وربع صار 12 وربع. نعم بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بقى الله سبحانه وتعالى فرمي أنفرنا شأني من في أنزا بغيدة هي عندما شيء بارك الله فيكم إذا أنت ريش سو عنده وأنت في دي بغيدة نشوف السنة من تنت بنزي فخاقن هابن دنزول تنزي دي فخاقن أندي أدمن شكن نوا فخاقن سم تيما نوا فخاقن سم تيما. يا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يزيد في بيت إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Thema war heute barakallahu fikum die Gebetszeiten. Die Gebetzeiten, wann das Gebet anfängt und wann das Gebet, das wird Zeit Anfang des Gebetes und Zeitende von Gebeten. Und ich habe gesagt, erstmal wir nehmen, inshallah, wir nehmen die Fragen, die zum Thema gehören. Barakallahu fikum. Die erste Frage: Darf ich das Isha-Gebet vor der eigentlichen Zeit beten und nach der eigentlichen Gebetzeit? Will man mich mit dieser Frage prüfen vielleicht? Oder ist das eine gewisse Frage? Barakallahu fikum. Darf ich vor der eigentlichen Zeit beten und nach der eigentlichen Zeit beten? Das Isha-Gebet, barakallahu fikum, hat bestimmte Zeit und ist normalerweise, wenn die Rötung des Himmels verschwunden ist, bis Mitternacht. Bis Mitternacht, barakallahu fikum. Wenn man auf der Reise ist, wenn man entschuldigt ist, das bedeutet, wenn man auf der Reise ist, krank ist oder in anderen Situationen, wenn man zwei Gebete zusammenschieben kann, dann kann man das Isha-Gebet mit Maghrib-Gebet zusammenschieben, kein Problem. Nach aber den, der Gebetzeit, ja, nach den Gebetzeit, barakallahu fikum, darf man nicht beten, Isha-Gebet, nicht beten, wenn man absichtlich Isha-Gebet verlassen hat. Aber wenn man zum Beispiel vergessen hat, wenn man entschuldigt war, dann muss man auch, wenn man geschlafen hat, wenn man nicht konnte das Gebet verrichten, weil man entschuldigt war, dann sollte man das beten. Aber eigentlich, man sollte das Gebet oder man muss das Gebet in der Zeit dann musst du Gebetzeit in der Zeit verrichten. In der letzten Zeit verpasse ich ziemlich oft das Fajr-Gebet, obwohl ich sogar zwei Wecker stelle. Kannst du mir bitte eine Nasiha geben? Wenn man Barakallahu fikum Fajr-Gebet verpasst, trotz dass man zwei Wecker macht, dann heißt das, dass du vielleicht unter Stress bist, du hast vielleicht Probleme oder du machst bestimmte Sünden. Deshalb meine Empfehlung ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittest, dass du, wenn du etwas machst, Sünden machst, verlässt, und wenn du Stress hast, dass du versuchst, dich so wirklich auszuruhen. Dazu tu die Wecker nicht neben dir, dass du das wegmachst, sondern ein bisschen weit von dir, dass sie immer weiter klingeln, klingeln, klingeln, bis du aufstehst, inshallah. Und meine andere Empfehlung ist natürlich, geh früh ins Bett, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir hilft. طيب. Soll man bei Gebet die Hände in Richtung Qibla erheben? Wenn du Allahu Akbar sagst, ja, dann machst du das. Ja. Beim ersten Hadith heißt es Buchstabe wa kana dhilluhu. Zwischen Lot und dem Schatten der Person. Dass diese beiden ein Zeichen sind für den Anfang von Dhuhr. Oder ist es doch so, dass das mit dem Schatten doch das Ende erklärt? Meine Frage bezieht sich nicht auf den Sinn des Hadithes, das ist klar, sondern auf den Buchstaben wa in der arabischen Sprache. Inshallah kann der Sheikh das nochmal erklären mit der Verbindungsbuchstaben. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Das bedeutet, man fragt hier nach den Verbindungsbuchstaben. Wa kana dhilluhu. Was meinst du damit jetzt? Die Frage ist für mich jetzt nicht verständlich, was damit gemeint wird. Barakallahu fikum. Vielleicht könnte der Fragende ein bisschen deutlicher werden in diesem Zusammenhang. Dann könnte man inshallah was erklären diesbezüglich. Du meinst, was ist diese Wow hier? Die Wow ist hier nicht Harf Atif, was normale Wow ist, sondern das ist was anderes, Barakallahu fikum. طيب. Meine Frage, wieso gibt es die Aussage, dass man Maghrib und Isha zusammen beten darf, aufgrund Arbeit, Schule zum Beispiel, Barakallahu fikum? Nein, nein, nein. Wa in dem Hadith hier bedeutet während. Das bedeutet bis, Entschuldigung, nicht waqt al-dhuhr idha zalat al-shams wa kana dhillu al-rajul katulihi. Das bedeutet bis das Ende, bis der Schatten das gleich Länge des Mannes ist. Das bedeutet, das fängt so an, während Ende der Zeit so ist. Drei. Wieso gibt es die Aussage, dass man Maghrib und Isha zusammen beten darf? Aufgrund Arbeitsschule zum Beispiel. Man darf manchmal, pass auf, liebe Brüder und Schwestern, man darf manchmal Gebete zusammenschieben, wenn man wirklich einen Grund dafür hat, einen triftigen Grund, und wenn man sozusagen, wenn man das braucht, aber nicht, was manche Leute heutzutage machen, dass sie in den ganzen Sommer oder in den ganzen 3-4 Monate, das wird von Mai bis Juli oder bis August auch, die Gebete immer zusammenschieben, Maghrib und Isha, und dass sie im Winter von ungefähr November bis Februar, dass sie die ganze Zeit Mittag und Nachtgebet, nach Mittaggebet zusammenschieben. Das ist nicht von der Sunna. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Da gibt es diese Aussage, dass man manchmal zwei Gebete zusammenschieben darf, wenn man das braucht und wenn man in Not ist. Und das ist ein Hadith, Ibn Abbas hat das berichtet. Barakallahu fik. Wenn man Isha betet und Nafila betet danach und sich schlafen legt, ohne das Witr-Gebet zu beten, weil man davon ausgeht, vor Fajr das zu beten. Wie ist es aber, wenn man verschläft, aus Krankheit und halbe Stunde nach Fajr aufsteht und noch nicht Witr gebetet hat? Ist es noch in Zeit oder soll man es beten? Wie ist der Hukum? Da sollte man abwarten. Da sollte man, barakallahu fikum, warten, bis die Sonne aufgegangen ist. Und dann, barakallahu fikum, betet man Witr-Gebet nicht mehr ungerade Zahl von Raka'a, sondern da betet man gerade Zahl. Das wird dort angenommen. Du betest immer Witr-Gebet drei Raka'a. Dann betest du das nach Sonnenaufgang vier. Du betest immer zum Beispiel eine Raka'a, dann betest du zwei. Du betest elf, dann betest du das am Tag zwölf. Es gibt einen Hadith von Aisha radhiyallahu anha, da hat sie gesagt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Witr nicht gebetet hat, die hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sein Witr verschlafen hat, dann sollte er zwölf Raka'a am Tag beten. Und normalerweise betete er Witr elf, das bedeutet Barakallahu fikum, und dann macht man gerade Zahl. Wenn man die Gebete der Sunna alle betet, aber auch bei jedem Wudu noch extra zwei Raka'a betet, ist es dann okay nach Asr oder besser nicht? Du kannst nach Wudu zwei Raka'a beten, vor Asr, nach Asr, Abend, Nacht, wann du willst. Kein Problem. Was ist der Unterschied zwischen Subh und Fajr und was gebrauchte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den Hadithen? Die Marokkaner sagen zur Pflicht Subh und zu Sunnah Fajr. Das ist nur das ist die Sache. Die haben gesagt, Sunnah heißt Fajr und Pflicht heißt Subh. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat beide Bezeichnungen gehabt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat beide Bezeichnungen gehabt. Das bedeutet, er hat Fajr und er hat Subh genannt. Das bedeutet, wir sagen Sunnat al-Fajr und das ist die Sunnah. Das bedeutet, was nicht Pflicht ist. Und Pflicht von Fajr, das ist, was Pflicht ist. Oder Sunnat al-Subh, Sunnah von Subh und Pflicht von Subh. Bei manchen Malikiten sagen für die Sunnah Fajr und für die sagen für Pflicht Subh. Das ist Bezeichnung. Barakallahu fik. Jazakum Allah khairan. Barakallahu fik. Aber wenn man das verstanden hat, hat man, die Sache ist leicht hier zu verstehen, inshallah. Was ist, wenn man Fajr verschlafen hat und aufwacht, noch vor Dhuhr? Ist eine Sünde, wenn man sich noch Zeit lässt, bis es gebetet hat, muss man sofort aufstehen und beten? Da sollte man eigentlich, barakallahu fikum, sofort aufstehen und beten, weil man kein Gebet betet, bevor man das andere Gebet gebetet hat. Das vorherige Gebet gebetet hat. Das bedeutet, wenn du betest, dann musst du erstmal Fajr gebetet haben. Wenn du verschlafen hast, wirklich verschlafen hast, dann musst du das beten und dann kannst du später Dhuhr beten. Wallahu ta'ala ala wa'al. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, man nahm an Salatin au nasiyaha, فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ. Das bedeutet, wer ein Gebet verschlafen hat oder vergessen hat, der sollte das beten, wenn man aufwacht oder wenn man sich erinnert. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wie viel Raka'a betet man Sunnah beim Mittag, Asr und Isha-Gebet? Sunnah-Gebet, Mittag, die sind vier davor und zwei danach. Asr-Gebet gibt es keine extra Sunnah dafür. Aber man kann vier Raka'a vor Asr beten. Isha-Gebet, du kannst zwei Raka'a nach Isha-Gebet beten. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Was machen wir bezüglich der Schattenlänge? Bei zunehmenden Breitengrad die Schattenlänge zunimmt. Was haben die Ulema dazu gesagt? Barakallahu fikum, salamu alaikum. Hier in Europa natürlich ist bekannt, barakallahu fikum, dass wir, weil wir nördlich sind, dass die Form des Schattens oder die Bahn der Sonne, sozusagen der Verlauf ist anders, als wenn man jetzt näher an Äquator ist. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, ungefähr das sehen, wie man das machen kann. Und alhamdulillah, Rabbil Alamin, ich meine, die Differenz ist nicht so groß. Ich meine, das ist Minutendifferenz. Ist es Bid'a? Ist ja Bid'a, nach jedem Gebet gemeinsam mit dem Imam Dua zu machen? Meine Frage ist, zu welchen Anlässen kann man gemeinsam Dua machen? Kann man manchmal nach einem Islamunterricht Dua machen? Nach welchen Anlässen macht man Dua? Ich meine, wenn du allein bist in deinem und wenn du betest, angenommen, wenn du betest erstmal, du kannst in deinem Sujud Dua machen, in Niederwerfung Dua machen, wie du willst. Wenn du in Salat al-Witr bist, dann kannst du Dua machen, wie du willst, zum Beispiel bei al-Qunut. Wenn du allein bist und du machst Dua, dann kannst du Dua, wie du willst, machen. Wenn du zum Beispiel in die Moschee reingekommen bist und du betest zwei Rak'a und du sitzt, du wartest auf das Gebet und du willst Dua machen, dann kannst du die Hände heben und Dua machen. Kann man manchmal nach dem Islamunterricht Dua machen? Eigentlich, barakallahu fikum, wenn man so zum Beispiel am Ende paar Wörter sagt, kein Problem. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Paradies geben oder paar Sachen, kein Problem. Mittendrin von Ders, von Unterricht und sowas kann man. Aber ich weiß nicht, was hier gemeint wird. Da sagt man, nach jedem Gebet gemeinsam Imam Dua zu machen. Aber diese Sache, dass man nach jedem Unterricht zum Beispiel die Hände hebt und da sagt man, ich werde jetzt Dua machen und sagt Amin und man sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und diese Leute sagen Amin, Amin, Amin, Amin. Das kennen wir von Salaf nicht. Ja? Man kann, barakallahu fikum, man kann sowas nicht machen, weil wir sowas weder vom Propheten noch von den Gefährten kennen, dass man, barakallahu fikum, nach dem Unterricht oder nach dem Treffen, dass man jedes Mal oder viel oder mehrere Male, dass man sowas macht. Das kennen wir nicht, barakallahu fikum. Und wenn man sagt, es gibt sowas, da sollte man uns den Beweis geben. Dass man sagt, ja, der Prophet Muhammad s.a.w. war einmal auf Minbar und man kam zu ihm und da hat man gesagt, oh Prophet, mach für uns Dua, dass wir Regen bekommen. Und er hat gemacht und die Sahaba haben gesagt, die haben auch die Hände gehoben, das ist was anderes. Und das ist eine spezielle Handlung und das ist nicht barakallahu fikum allgemein. Und man darf nicht allgemeine Handlungen beschränken auf bestimmten anderen Handlungen. Deshalb, dass man nach dem Unterricht oder nach dem, was manche machen, zum Beispiel, normalerweise, ich kenne sowas von Sufis, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Sufisten oder Gruppierungen, dass sie nach dem Unterricht, dass sie die Hände heben und möge Allah das machen, möge Allah das machen und die denken an bestimmte Leute und sowas. Aber barakallahu fikum, was wir hier in diesem Fall haben, das kennen wir von Salaf nicht. Und wenn man sagt, ja, warum nicht, dann sagen wir, barakallahu fikum, der Islam ist mit Beweisen zu belegen und allgemeine Beweise gelten nicht für spezielle Handlungen. Es ist besser, wenn wir das bei Ihnen haben, dass wir Isha als Frauen später beten oder sollte man pünktlich beten, da man danach weiter das hat und sowieso weiter mit dem Islam zu tun hat. Eine Nasiha, bitte zu Isha, wenn wir hier in Paltok sind, barakallahu fik, möge Allah Ihnen ein langes Leben im Islam und Sunnah so weiter. Ja, es ist, ich meine, wenn wir Isha selber beten und die Zeit bei euch ist eingetroffen, dann könnt ihr auch beten. Aber nicht hinter uns, weil wir im Paltok beten und ihr betet hinter uns. Nein, das geht nicht. Wir beten in unserer Moschee, barakallahu fikum. Wir beten in unserer Moschee, wir haben eine andere Zeit als ihr. Ja? Und man darf nicht hinter mir beten, wenn ich da bin. Ich meine, es gibt manche Schwestern oder Brüder, die denken, wenn ich jetzt anfange in der Moschee zu beten, ich bin Imam in der Moschee, deshalb bete ich in der Moschee. Deshalb Barakallahu fikum aufpassen. Unser Gebet hat unsere Zeit. Das wird, wenn man in unserer Stadt ist, da geht man allein beten, kein Problem. Aber nicht die Leute zum Beispiel, die in Bonn sind, oder die Leute, die in, zum Beispiel Barakallahu fikum in Berlin sind, oder die Leute, die in angenommen Dortmund oder Düsseldorf oder andere Städte sind, Barakallahu fikum. Die beten nach ihrer Zeit. Und das ist Nasiha, eine gute Nasiha für die Frauen. Ich meine, wenn die Zeit bei ihnen eingetroffen ist und wir haben Pause, dann sollten sie eigentlich beten, damit sie zum Unterricht kommen und zuhören. Das ist in Ordnung. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das ist schöne Nasiha auch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn man die Gebete nachholt, Istihada wurde für Tage gehalten. 3 Tage müssen nachgeholt werden. Zum Beispiel dann das Asr in der Zeit von Isha nachholt. Soll man es laut beten, Zeit von Isha und umgekehrt? Barakallahu fikum. Erstmal, wer hat dir gesagt, dass du die 3 Tage nachholen sollst? Wenn du falscherweise die Gebete nicht gebetet hast für 3 Tage, wer hat dir das gesagt, dass du das machst? Du kannst Atmen schreiben, du kannst Merci schreiben hier in diesem Zusammenhang. Wer hat dir diese Fatwa gegeben? Ich meine, hast du diese Fatwa von einem Gelehrten genommen, von einem Alim genommen, oder hast du selber so gedacht? Und wie hast du das bestimmt dann danach, dass es die Hada so ist? Ja? Ja. Du kannst vielleicht eine Schwester atmen, das geben. Ja, und dann beantworte ich diese Frage. Klammer mit bitte. Jetzt. Kann man Witr weiter direkt nach dem Isha-Gebet verrichten? Ja, du kannst. Du kannst Witr nach dem Isha-Gebet verrichten, kein Problem. Auf dem Seminar wurde nach dem Fajr das Gebet an Schuruq gebetet. Ist das Duha-Gebet und bis wann darf man das spätestens beten? Nein, das ist kein Duha-Gebet. Bei manchen Gelehrten ist das Duha-Gebet. Aber was wir damals gemacht haben, das war, Barakallahu fikum, dieses Vairaqa, die Shuruq heißen. Und zwar der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, man salla al-ghadata fi jama'a, thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu'a al-shams, thumma salla rak'atayn kana lahu ka'ajri hujjatin wa umratin tammatin tamma. Das wird, wer das Frühgebet in einer Gemeinschaft gebetet hat. Und dann sitzt Allah, um Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen, bis die Sonne aufgegangen ist. Und dann betet es Vairaqa, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt ihm den Lohn für eine Pilgerreise und ein Umra vollständig, vollständig. Und das ist Salat al-Shuruq, 20 Minuten ungefähr nach Sonnenaufgang. Und da kann man zum Beispiel eine Stunde auch später machen. Hauptsächlich, das verbindet man mit dem, was gesagt worden ist. Und zwar, dass man in Gemeinschaft gebetet hat und dass man in der Moschee geblieben ist. Für die Frauen natürlich, wenn sie in der Moschee nicht gebetet haben, dann können sie zu Hause Insha'Allah machen, kein Problem. Das wird, wenn eine Frau zu Hause gebetet hat und die hat Allah erwähnt, bis die Sonne aufgegangen ist, dann kann sie auch dieses Vairaqa beten, bi'idhni ta'ala. Oder wenn die in der Moschee ist, dann kann sie auch das machen. Duha-Gebet ist was anderes. Duha-Gebet, Barakallahu fikum, ist ein Gebet. Duha, das ist, wenn die Sonne hoch im Himmel ist, Barakallahu fikum. Das wird jetzt in unserer Zeit, das ist zwischen 10, 11 Uhr. 10 und 11 Uhr, so ungefähr. Wenn die Sonne hoch im Himmel ist. Und da betet man 2 bis 8 Rak'a. 2 bis 8 Rak'a Duha-Gebet. Und der Beweis dafür ist klar, Barakallahu fikum, ist ein Hadith. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, dass man 360 und ein bisschen mehr Knochen hat, jeder Mensch. Und der muss für jede Knochen, der muss sozusagen, barakallahu fikum, für jeden Knochenstück sollte die Person eine Sühne machen, eine gute Tat begehen. Und diese gute Tat, das wird 360 ungefähr gute Taten, und du machst das, indem du zwei Raka betest. Und das sind diese zwei Gebete von Duha. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat das in Mekka gebetet, 8 Raka'a. Und deshalb kann man das machen, barakallahu fik. Sie meinten eben, Kanat Iqra, ja Latif. Ich werde kurz gerne wissen, wieso man diesen Kanal vermeiden soll, da leider viele Muslime sich danach richten. Erstmal, barakallahu fikum, Kanat Iqra, man musste wissen, wer diese Kanal gemacht hat, wer diese Sender gemacht hat und welche sozusagen, barakallahu fikum, Absichten die Leute haben. Erstmal, Qanat Iqra, das geht nicht um Da'wah für den Islam. Und das ist nicht, dass man das Bild des Islam gut macht, sondern das ist ein Imperium von sozusagen von Fernsehsendern, die von einer, der heißt, barakallahu fikum, Salih Kamil. Einer heißt Salih Kamil. Und dieser Mann, der hat selber diese ART, diese Filme und Musik, wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Und der hat auch ART Sport und ART Filme und ART Musik. Das bedeutet, la hawla wala quwwata illa billah al-azim. Was schlimm ist an dieser Kanal, die bringen alles, die bringen guten Gelehrten, schlechten, Sufi, Ibadi, wal'iyadu billah, Shia, die bringen alles und die mischen das. Am Ende wissen die Leute nicht mehr, was sie nehmen sollen. Und das würde sie mischen alles durcheinander. Die machen jetzt neulich Musik und Filme und Serien und wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Nee, das kann man nicht sagen, auch dass die Gelehrten dahin nicht gehen. Weil viele Leute diese Kanal sehen, und wenn ein Gelehrter, ein guter Gelehrter dahin geht, das könnte heißen, dass er zum Beispiel, dass die Leute von ihm nehmen. Und dann inshallah durch ihn oder mittel dieses Scheiches, mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, werden die Leute den richtigen Weg nehmen. Ja? Und deshalb, barakallahu fikum, ich meine, es gibt gute Leute dort und die meisten sind schlecht. Denke mal an diesen Jeffrey, Amr Khaled oder die anderen jetzt, die kommen, die Ibaditen und manche von Shia und dann Filme und so weiter. Möge Allah uns bewahren. Das wird dieser Qanat Iqra ist ein Box, das ist wie ein Kasten und das ist, du tust deine Hand, es kann sein, dass du ein Holzstück rausholst. Oder es kann sein auch, dass du einen Biss von einer Schlange bekommst. Möge Allah uns bewahren. Taib. Kann man das Gebet verkürzen, wenn man auf Reise ist? Und was ist, wenn ich jetzt vier Wochen in Marokko bin? Soll ich das verkürzen oder ganz normal beten? Weil wir das auf dem Feriendorf verkürzt haben. Barakallahu fikum, wenn du auf der Reise bist, dann sollst du das Gebet verkürzen. Aber das hängt davon ab, ist es deine Heimat Marokko, deswegen hast du dort zum Beispiel eine Wohnung, hast du dort alles, was du brauchst für ein ganz normales Leben, ist die Wohnung deine Wohnung oder du bist bei deinen Eltern, du hast sozusagen, du kannst dich niederlassen ohne Sorgen. Wenn das ist, dann musst du das Gebet vollständig beten. Nur auf dem Weg der Reise sollst du verkürzen. Aber wenn du sagst, nein, ich bin nur dort für Urlaub und so weiter, dann sollst du das Gebet verkürzen und du kannst auch die Gebete zusammenschieben. Außer, dass du in einer Moschee betest, dann kannst du hinter dem Imam beten. dann sollst du unter dem Imam beten, wenn du in der Moschee bist, und du machst es vollständig. Wegen Dua nach dem Gebet, also auch keine Gemeinschaftsdua nach der Khutba. Ich habe es so verstanden, dass nach Gebet das nicht gemacht werden darf, aber nach Khutba und vor Gebet auch nicht. Barakallahu fikum, nach Khutba, nach Jumu'ah Rede, haben wir Gebet. Und nach dem Gebet kann man das nicht. Aber wenn man meint, wenn der Imam dann sagt, möge Allah so und möge Allah so, normalerweise der Imam sollte Dua in Khutba innerhalb der Khutba machen. Und nicht immer am Ende. Und nicht immer am Ende. Aber wenn er sagt zum Beispiel, möge Allah uns ins Paradies bringen, sagen die Leute Amin, heben die Hände? Nein, die heben weder die Hände, noch sagen sie Amin. Weil wir keine Beweise dafür haben, Barakallahu fik. Ja? Für Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn man allgemeine Fragen, da kann man jetzt die allgemeinen Fragen an die Admin schicken. Jetzt haben wir alle, die zum Thema, fast zum Thema waren, Gebet und so weiter, zu Ende. Und wenn man jetzt allgemeine Fragen hat, dann sollte man diese, Barakallahu fikum, an die Admin schicken. الحمد لله. Mein Kind hat einen Schaden verursacht. Ich habe eine Haftpflichtversicherung, die diesen Schaden übernimmt. Meine Frage, darf ich diese Versicherung in Anspruch nehmen oder nicht? Wenn du das hast, und wirklich, ich meine, das wird gebraucht, weil du viele Kinder hast und weil du allgemein, pass auf, Barakallahu fikum, allgemein Versicherungen, die sind nicht in Ordnung. Außer, was gezwungen ist, das heißt, wenn du gezwungen bist dafür, oder wenn du Not hast, oder drittens, wenn du das unbedingt brauchst. Und wenn du das hast und dein Kind hat Schaden verursacht, dann kannst du das machen. Ist kein Problem, Wallahu ta'ala alam, und du zeigst Reue, und möge Allah subhanahu wa ta'ala dir und deinem Kind oder dir das Paradies geben und deinem Kind auch. Darf man zu jemandem Esel sagen, in seiner Abwesenheit schlecht reden und eine schlechte Eigenschaft zuweisen oder sich über ihn lustig machen? Barakallahu fik. Wir bleiben, Barakallahu fikum. Diese Frage ist wichtig, denke ich. Diese Frage ist sehr wichtig. Liebe Brüder und Schwestern, könnt ihr mich gut hören, dann eine Eins tippen. Könnt ihr mich gut hören, eine Eins tippen. Okay. Verfolgt ihr den Unterricht, tippt ihr eine 3. Wer den Unterricht verfolgt, tippt eine 3. Das heißt, wer da ist im Unterricht, tippt eine 3 und den Unterricht verfolgt. Weil viele Leute, die sind nur namentlich da. Okay, wer nach dem richtigen Wissen suchen will, wer nach dem richtigen Wissen suchen will und wer Geduld zeigen will, tippt eine 5. Nee. Wer nach dem richtigen Wissen suchen will und wirklich Ahnung von dieser Religion haben möchte, der sollte eine 5 tippen, inshallah. Sehr gut. Und jetzt diese Frage ist wichtig. Wisst ihr, was das Schöne ist? في أين طالب علم ودفو أين طويل بعلم دس بتسس في نيدلي شونك فان طالب علم أين نخ وسن زوخن ده ودا سو ساجن أين نخ وسن زوخن دنشن es gibt nicht auf Deutsch verniedlichung form suchen derschen oder suchen derlein. Das schönste ist sucherschen, so okay, nach Wissen sucherschen. Das schöne ist bei einem Talib Ilm, der nach Wissen sucht, ist, dass dieser erstmal die Basis lernt, die Basis der Religion lernt, und dass er diese Basis sozusagen verwendet, und dann barakallahu fikum lernt man schrittweise verschiedene Themen, und da braucht man sozusagen etwas von Aqidah zu gelernt haben, etwas Hadith, etwas barakallahu fikum Tafsir, sozusagen die Grundlagen erstmal, habe ich gesagt, und dann kleine Bücher, die heißen bei den Gelehrten Mutun. Mutun, das bedeutet, die sind Texte. Und Metten, das sind Barakallahu Fikum 1. Metten, sozusagen, wir sagen Haupt. Und Mutun, Haupttexte. Und von Fiqh etwas, von so. Und am wichtigsten dabei ist, dass man eine richtige Erziehung bekommt. Am wichtigsten dabei ist, eine richtige Erziehung bekommt. Und deshalb sagten manche von unseren Salaf, rahimahumullah ta'ala, wir haben 15 Jahre Erziehung bekommen, dann haben wir angefangen, nach Wissen zu suchen. Nochmal, 15 Jahre nach Erziehung bekommen, dann haben wir angefangen, nach Wissen zu suchen. Und die haben das mit Wissen und Ikhlas gemacht, deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala sie gesegnet. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch eine richtige Erziehung bekommen. Und was wir heute, barakallahu fikum, sehen, dass die meisten denken, dass sie nach Wissen suchen, aber im Grunde genommen suchen sie nach Wissen nicht. Weil, barakallahu fikum, die reden nie über allgemeine Themen, und die vergessen die Grundlagen. Derjenige, der nach Wissen sucht, der braucht die Grundlagen. Damit er sich tät. Wenn zum Beispiel jemand jetzt erzählt und der sagt, hier ist es Pflicht, weil das und das und das, und es gibt noch ein Hadith, und da kann man sagen, beliebt und so weiter. Das sollte man wissen, warum sagt man hier Pflicht, warum sagt man hier beliebt? Wie hat man das verbunden zwischen den beiden, dass man sagt, ja, die richtige Aussage ist so und so weiter. Aber wenn man diese Grundlagen nicht hat, barakallahu fikum, dann wird man viel vermischen. Da wird man viel vermischen. Und deshalb sehen wir heute auch, dass viele Leute zwischen den wissenschaftlichen oder religiös-wissenschaftlichen Tatsachen vermischt. Oder viele vermischen das. Warum? Weil die Basis nicht da ist. Und eine Basis für einen Muslim ist die Erziehung. Und deshalb denke ich, dass diese Frage gut ist. Darf man zu jemandem Esel sagen, in seiner Abwesenheit schlecht reden und eine schlechte Eigenschaft zuweisen oder sich über ihm lustig machen? Barakallahu fikum. Eigentlich ein Muslim sollte den anderen dieses Wort nicht sagen. Der Muslim sollte keinen sein, der die anderen beschimpft. Aber darf man zu jemandem sagen, Esel, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. In Surah Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala hat, barakallahu fikum, bestimmte sozusagen in dieser Sura, in Sura vom Freitag, barakallahu fikum, er hat über die Leute, die At-Tawrah bekommen haben und die das nicht gemacht haben, des Gleichnis derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde, die sie aber hierauf nicht, doch nicht getragen haben, ist das eines Esels, der Bücher trägt. Schlimm ist das Gleichnis der Leute, die Allahs Zeichen für Lüge erklären. Und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Das heißt, Barakallahu fikum, das heißt in diesem Zusammenhang, wenn man Vergleiche macht und nicht als Beleidigung meint, dann ist gut. Aber man sollte als Muslim, Jazakumullah khairan, man sollte als Muslim keine schlechten Wörter sagen. Man sollte immer Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Vor ein paar Unterrichten kam jemand hier rein zum Raum und er hat sehr Schlimmes geschrieben im Raum. Ich war auch im Unterricht in der Moschee. Und wenn ich in der Moschee bin und ich mache Unterricht, dann gibt es auch Brüder vor mir. Und ich kann mich nicht konzentrieren jetzt die ganze Zeit auf Internet. Und dann kam jemand und der hat sehr Schlimmes hier geschrieben. Ganz ehrlich gesagt. Der hat sehr Schlimmes hier im Raum geschrieben. Und ich habe gesagt, ein Esel gehört in die Scheune. Und ich habe den gebounced. Eigentlich, ich habe danach gedacht. Dieses Wort, was ich gesagt habe, konnte so verstanden werden, dass ich dieser Person gesagt habe, du bist Esel. Und ich habe dann auch die Befürchtung mehr gehabt, nicht dass jemand das von Abul Hussein hört und dass jemand nachher zu einem anderen sagt, du bist Esel. Wenn der andere ihm sagt, ja, was sagst du da? Sag ja, Abul Hussein hat das jemandem gesagt. Und dann nimmt man mich als Vorbild im Schlechten, nicht im Guten. Da sollte man dieser Person sagen, ja, aber Abul Hussein sagt auch, dass man den Leuten keine schlechten Wörter sagen soll. Und dass man den Leuten, dass man die Leute respektiert. Und dass man immer auf der islamischen Linie bleibt. Wenn Abul Hussein aber Fehler macht, und ich mache Fehler mit Sicherheit, weil ich Mensch bin, aber wenn man denkt, dass ich kein Mensch bin, dann sage ich, fürchte Allah, ich bin ein Mensch, nur ein Mensch. Und ich habe auch meine Schwächen. Ja? Und ich habe auch sozusagen, Barakallahu fikum, ich bin einmal so und einmal so, wie die Sahaba, radhiyallahu anhum. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihnen gesagt, Sa'a wa Sa'a. Einmal hat man starken Iman und einmal ist der Iman vielleicht nicht so stark. Und deshalb, Barakallahu fikum, wenn ich manchmal in Aufregung jemandem sage, zum Beispiel, du bist wie ein Esel oder sowas, ich mache Fehler damit. Und ich gebe zu, wenn jemand mir das sagt. Vor ein paar Jahren hat eine Schwester mir eine E-Mail geschrieben. Es gab jemanden hier im Raum und ich habe ihm gesagt, etwas in dieser Richtung, ohne dass ich ihn beschimpft habe, aber das war so, die Schwester hat verstanden damals, dass ich jemandem Esel gesagt habe. Und da hat sie mir eine E-Mail geschrieben, da hat sie gesagt, eigentlich, du bist unser Lehrer. Und wir legen großen Wert auf dich und so weiter. Möge Allah dich segnen und verstehe das nicht als Kritik, sondern als Nasiha. Wieso sagst du diesem Mann dieses Wort? Und das dürfte von dir nicht sein. Dann habe ich, Barakallahu fikum, Wallah, ich habe Dua für diese Schwester gemacht. Ich habe Dua für sie gemacht. Ich habe Bittgebet für sie gemacht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie reichlich belohnen, weil die das gemacht hat, indem sie, Barakallahu fikum, indem sie was geschrieben hat. Dass sie Nasiha gegeben hat. Da hat sie gesagt, du musst aufpassen, was du sagst. Und natürlich, Barakallahu fikum, in unserer Religion, man darf die anderen nicht beleidigen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat niemanden beleidigt. Deshalb sollte der Muslim versuchen, die besten Wörter zu sagen. Und wenn ich solche Wörter zum Beispiel, wenn ich Vergleich sehe, das heißt nicht, dass ich jemanden beleidige, Aber wenn man zum Beispiel jemanden sagt, du bist Hund oder du bist Esel oder zum Beispiel du bist solche Wörter zum Beispiel, die beleidigend sind, da sollte man Barakallahu fikum das verlassen. Und wenn ich das gemacht habe oder auch machen würde, dann bitte ich Allah um Verzeihung und bitte ich Allah um Vergebung. Und ich bin eine Person, Alhamdulillah Rabbil Alamin, der Nasiha akzeptiert. Und ich sage immer den Brüdern und Schwestern, wenn ich Fehler begehe oder wenn ich Fehler gemacht habe, Barakallahu fikum, dann sollte man mir sagen. Dann sollte man mir sagen oder mir schreiben, in guter Art, sagen, ja, Abu al-Hussein, du hast das und das und das gesagt oder gemacht. Wallah, bei Allah, wenn ich dann Fehler gemacht habe, dann sage ich vor allen Leuten, ich habe Fehler gemacht. Warum? Weil ich etwas gelernt habe, Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich habe, sage ich jetzt, ein bisschen Erziehung von meinen Lehrern bekommen. Von meinen Lehrern. Nicht ein, sondern mehrere. Ich habe diese Erziehung bekommen, dass sie mich bloßgestellt haben vor vielen Leuten. Und die haben manchmal mit mir schlecht gesprochen, absichtlich, dass sie mir beibringen, wie man sein sollte. Deshalb, Barakallahu fikum, von meiner Seite, wenn man diese Frage stellt, darf man zu jemandem sagen, Esel oder sowas, wenn man Vergleiche zieht, zum Beispiel der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ein Mu'min zu seinem Bruder ist wie ein Kamel. Wie ein Kamel, den man auf Steine sitzen lässt. Auf Steine. Kamel kann nicht auf Steine. Und er hat gesagt, wie ein Kamel, der auf Steine sitzen lässt. Und er hat gesagt, die Gläubigen, sie sind wie die Bienen. Die Gläubigen, sie sind wie die Bienen. Und die sind, Barakallahu fikum, authentische Überlieferungen. Ja? Und er hat sie auch einmal, der hat die Menschen sozusagen ein Vergleich gemacht wie ein Wolf und Schafe und Ziegen. Der Wolf frisst von Ziegen oder von Schafen die Abtrünnigen oder die zum Beispiel die allein sind. Die Vereinzelte. Deshalb, Barakallahu fikum, wenn das ein Vergleich ist, dann kein Problem. Aber wenn man die anderen sagt, du bist Esel oder du bist so und du bist so, da sollte man, Barakallahu fikum, davon ablassen, weil wir Akhlaq haben und das ist mit Sicherheit sozusagen eine Beleidigung, wenn jemand zu jemandem gesagt wird, du bist Hund und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das zweite, Barakallahu fikum, sagt man, darf man in der Abwesenheit von einer Person schlecht über ihn reden oder schlechte Eigenschaft zuweisen oder über ihn lustig machen. Man darf nicht sich über die anderen lustig machen. Man darf sich nicht über die anderen lustig machen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٌ عَسَىٰ أَن يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ. Man darf nicht spotten und sich lustig machen über die anderen. Lustig machen über die anderen ist anders als erwidern einer Meinung und dass man dabei lacht. Ich meine, Barakallahu fikum, man hört manchmal bestimmte Meinungen von manchen Leuten, auch nicht über Kuffar. Aber du hörst manchmal Sachen von Kuffar oder von Muslimin und das bringt zum Lachen. Aber das heißt nicht, dass du dich lustig über diese Leute machst. Es ist großer Unterschied, wenn jemand etwas sagt, und das bringt zum Lachen, als dass du die Absicht hast, dich lustig zu machen über die anderen. Aber dass man sich lustig macht über die anderen, das darf ein Muslim normalerweise nicht, weil der Muslim nicht spottet. Dass man hinter dem Rücken von den anderen spricht, da haben wir hier zwei Möglichkeiten. Wenn diese Leute etwas Schlimmes machen, die machen zum Beispiel, die machen eine Sünde, offenkundig, vor allen Leuten. Die sind schlechte Leute, die reden schlecht. Oder in gewissen Sachen, da kann man auch hinter den Rücken von diesen Leuten sprechen, weil das eine Warnung ist. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn ich vor diesem Raum Islaminformation oder Licht des Islam oder Ahl-Sunnah-Unterricht warne oder von diesen Tamagotchis aus Jemen, und ich sage das nochmal jetzt, Tamagotchis, weil ich Tamagotchis nicht jetzt als Bezeichnung für sie gebe, wie sie vor uns sagen, Adler, Da'wa und sowas, sondern, Barakallahu fikum, ich meine das Gleichnis, das Beispiel, das Gleichnis. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Wenn wir vor diesen Leuten warnen und wenn wir von ihnen erzählen, das ist kein Ghiba und das ist nicht schlecht, sondern das ist eine Pflicht für einen Muslim, vor solchen Leuten zu warnen. Das ist eine Pflicht, vor diesen Leuten zu warnen, barakallahu fikum. Aber wenn man zum Beispiel jetzt diese Leute auch, wenn sie was machen, wenn sie was machen, was nicht mit der Religion zu tun hat, was nicht mit dem Thema zu tun hat, dann dürfen wir über sie nicht reden. Das heißt zum Beispiel, eine Person redet schlecht über die anderen, der lügt über die anderen und du willst, ja, du willst, barakallahu fikum, vor dieser Person warnen bezüglich dieser Sünde, was sie macht, dann kannst du nicht über sein zum Beispiel Bart reden, über seine Haare reden oder über andere Themen reden. Das hat damit nichts zu tun. Deshalb, barakallahu fikum, hier, wir müssen aufpassen. Wenn zum Beispiel, wenn du einen Bruder hast, und dieser Bruder hat falsche Eigenschaft, und dieser Bruder mag nicht, dass man davon spricht, und du triffst einen anderen und ihr redet hinter dem Rücken von ihm, dann, barakallahu fikum, habt ihr so Riba gemacht. Beide. Habt ihr eine große Sünde im Islam getan. Aber wenn dieser Bruder eine offenkundige Sünde macht und er schadet uns und du redest mit den anderen drüber, du warnst und deine Nähe ist nur deswegen wegen Schutz der Religion und Schutz der Muslimin, dann ist es in Ordnung. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, man sollte die Grundlagen lernen, damit man unterscheiden kann. Liebe Brüder und Schwestern, eine Bitte habe ich. Bitte diese Scheuklappen wegnehmen, weil viele diese Scheuklappen haben. Das bedeutet, wenn du etwas sagst, dann sehen sie das nur so. Zum Beispiel, ich sage, man darf nicht hinter dem Rücken von den anderen sprechen. Dann ist das für sie Punkt, fertig. Aber es gibt doch Ausnahmen. Es gibt doch Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sollte man auch wissen. Zum Beispiel, wenn du Nasiha machst, wenn jemand eine offenkundige Sünde macht, wenn du die Muslimin warnst, wenn die Person zum Beispiel mit einem Namen sich zufrieden gibt, kein Problem. Wenn ein Wissen fragen ist, kein Problem, dass man auch hinter dem Rücken von den anderen redet. Aber da meint man hier etwas anderes. Da meint man wegen Wissen, da meint man wegen Warnung der Muslimin. Und deshalb, barakallahu fikum, wir müssen hier etwas verstehen. Und wenn man aber dabei Fehler gemacht hat, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Ich hoffe, diese Frage ist sehr wichtig, weil diese Frage, barakallahu fikum, mit dem Charakter und mit dem Benehmen zu tun hat. Mit dem Charakter und mit dem Benehmen. Der Muslim sollte eigentlich so sein. Kümmere dich erstmal um deine eigenen Fehler. Sehe das ein, was du von Falschen machst. Lerne die Grundlagen der Religion. Lerne die richtige Erziehung im Islam. Praktiziere deine Religion. Fürchte Allah und praktiziere die Religion mit Aufrichtigkeit. Das ist am wichtigsten. Meide, dass du über die anderen sprichst. Meide, dass du die Fehler von den anderen suchst. Meide, dass du nur der sagt und der sagt und der sagt und der sagt sagst. Meide das. Aber, barakallahu fikum, in meiner sozusagen Position, was soll ich machen? Ich mache Unterricht und die Brüder, die fragen mich, was sagen wir zu jemandem, der sagt, Sheikh Al-Albani ist Kafir. Der behauptet, diese Person, Al-Albani wäre Kafir. Ibn Uthaymin wäre Kafir. Ibn Baz wäre Kafir. Und die sind schlimmer als die Hunden. Wal-Iyadu Billah, die Hunde von Höllenfeuer. Was soll ich über diese Person sagen? Was soll ich sagen? Ich sage, wenn diese Person das sagt, dann ist diese Person irre gegangen. Diese Person ist gefährlich. Und wallah, wenn man dieses Wort jetzt zu ihm sagt, dann könnte man das sagen. Wer ist diese Person, die das sagt? Dass man sagt, wer ist das? Gibt es jemanden, der sowas sagt? Über die großen Gelehrten des Islam in unserer Zeit, der man sie als Nicht-Muslime bezeichnet. Da sagt man, ja, es gibt jemanden, der das macht in einem Raum, das heißt Islam Info Germany. Dann sage ich automatisch, wir warnen vor diesem Raum, und wenn die Leute dahin gehen, dann wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten, sagen wir in diesem Sinne. Dann kommen die Brüder und Schwestern und sagen, ja, wir haben im Internet geguckt und es gibt eine Seite, die von euch schlecht reden und die sagen über euch das und das und das und das. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Bei Allah, die unterrichten kein Tauhid. Die unterrichten kein Tauhid, das stimmt nicht. Die unterrichten Takfir. Weil Tauhid bei ihnen heißt, die Leute vom Islam auszuschließen. Das ist die Grundlage bei diesem Islam. Takfirunterricht heißt das. Das stimmt nicht. Die nehmen nicht von Ibn Taymiyyah. Die nehmen, was sie nur im Kopf haben, und die nehmen die Wörter von Ibn Taymiyyah, damit sie das verdrehen und damit sie dir das geben. Das ist Ibn Taymiyyah. Aber die lügen. Ibn Taymiyyah sagt sowas nicht, was sie sagen. Sagt Ibn Taymiyyah, dass Mekka und Medina Kuffar-Länder sind? Das stimmt auch. Die nehmen nicht von Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Hat Ibn Abdul Wahhab gesagt, dass jeder, der Schirk begeht, Mushrik ist, und dass jeder, der Kuffar begeht, Kafir ist? Hat er sowas gesagt? Oder der sagt total was anderes? Das steht in Durr al-Saniyya. Ich schwöre bei Allah, dass das in Durr al-Saniyya steht, dass Mekka Dar al-Kufr ist. Ich schwöre bei Allah. Ich schwöre bei Allah. Ich schwöre, sag, ich schwöre. Nein. Sag, ich schwöre bei Allah. Du Abd, Allah 1, 2, 3. Ich sag, ich schwöre bei Allah, dass in Durr al-Saniyya steht, Mekka ist Dar al-Kufr. Okay? Ich sag das. Wenn du schwörst, dann wirst du sagen, Mekka ist Dar al-Kufr. Wallahi, du lügst. Bei Allah, der lügt. Bei Allah, der lügt. Das steht nicht. Hol mal den Text. Hol mal den Text. Ja, Latif, du schwörst bei Allah mit Lügen. Du schwörst bei Allah mit Lügen. Du schwörst bei Allah mit Lügen. Hat Hamad ibn Atiq gesagt, Mekka ist Dar Kufr? So hat er gesagt. So steht. Der hat gesagt, Der hat gesagt, ja, Kazzab, Lügner, ich habe das gelesen und ich habe den Text. Der hat gesagt, wenn, der hat gesagt, ja, Kazzab, du Lügner, das steht dort, schaut mal jetzt, das ist die Sache, ja. Der Prophet Muhammad SAW hat immer gut gesprochen. Aber als jemand gelogen hat, als jemand den Islam gesündigt hat, dann hat der Prophet Muhammad SAW, der hat sich aufgeregt, so hat Aisha gesagt. Ja, Kazzab, da steht, wenn die Kufr-Urteile Mekka beherrschen, könnte Mekka zu Dar al-Kufr werden. Der sagte, könnte, ja, Kazzab, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Lügner verdammen. Ich verdrehe die Worte, ja. Hol mal und tipp das, was dort steht. Vor allen Leuten hier, vor allen Brüdern und Schwestern, hol das. Hol mal das, vor allem, hol mal, wo steht, dass Mekka Dar al-Kufr ist. Hamad ibn Atiq, der war vor 200 Jahren, vor ungefähr 200 Jahren. Aber hol mal, wo er gesagt hat, Mekka ist Dar al-Kufr, so aus, du lügst, möge Allah dich und die Leute, die lügen, möge, Dua, ja? Möge Allah dich und die Leute, die lügen, verdammen. Hol mal, jetzt vor allen Leuten, hol mal. Tipp das hier, ich erlaube dir, tipp das hier mit Sätzen, wo Hamad ibn Atiq das gesagt hat. Hol das auf Arabisch. Hol das auf Arabisch und wir lesen das vor allen Leuten. Jetzt vor allen Leuten. Und wir werden sehen, wer lügt. Ja, okay. Hol mal das auf Arabisch. Schreib das hier auf Arabisch. Jetzt, warum redest du viel? Hol das auf Arabisch und zeig, dass Abu al-Hussein Lügner ist. Du sagst, ich verdrehe die Wörter. Und ich würde dir auch sagen, dieser Abu Khattab ist für mich nichts. Dieser Abu Khattab ist für mich nicht, der muss Allah um Tauba erstmal bitten. Dieser Mann, wal-Iyadu Billah, der macht Takfir zu großen Gelehrten. Hol mal, was du geschwört hast, du Lügner. Du hast doch gesagt, ich schwöre, das steht in Al-Fatawi oder Al-Rasail al-Najdiya, dass Hamad ibn Atiq gesagt hat, Mekka ist Dar Kufr. Okay? Hol mal das hier und tipp das hier. Sag mal, welche Seite? Wir tippen das. Wo hat er das gesagt? Okay. Hol mal das und zeig das hier. Du lügst, das ist das Problem. Bei Allah, du lügst. Liebe Brüder und Schwestern, bei Allah, dieser Mann lügt. Bei Allah. Schaut mal, das ist jetzt ein Beispiel. Mit solchen Leuten kann man das machen. Mit solchen Leuten, du sagst uns, du bringst etwas, nicht ich. Ich habe niemals behauptet. Ich sage, dass Ibn Hajar al-Asqalani gesagt hat, dass Mekka immer Dar Islam bleiben wird. Und ich bringe das dir von Fath al-Bari. Jetzt, was Ibn Hajar gesagt hat, im Hadith la hijrata ba'd al-Fath als Erklärung. Hol mal den Beweis. Ja, Fath al-Bari, ich sage dir genau, ich lese dir auch die Stelle. Wenn du willst, kein Problem. In Fath al-Bari bezüglich La Hijrata Ba'd al-Fath. Hol mal den Beweis. Nein, lass ihn. Der soll den Beweis holen. Das sagt auch Ibn Abd al-Barr. Hat Ibn Abd al-Barr auch, dass Allah hat keine Hand? Erstmal hol uns, wo Ibn Atiq gesagt hat, dass Mekka Dar al-Kufr ist. Du hast gesagt, ich schwöre, dass Ibn Atiq gesagt hat, Mekka ist Dar al-Kufr. Bei Allah, der hat das nicht gesagt. Ibn Atiq hat niemals gesagt, Mekka ist Dar al-Kufr. Niemals. Der hat gesagt, wenn, schau mal, was er gesagt hat. Schau mal, wer lügt jetzt? Der hat gesagt, wenn die Urteile von Kufr Mekka beherrschen, dann könnte Mekka auch zu Dar Kufr werden. Aber der hat nicht gesagt, Mekka ist Dar Kufr. Und jetzt bring uns, wer euch das gesagt hat. Bring das. Lasst ihn bitte. Sag, wo, sag. Du sagst, nicht ich. Subhanallah, du hast behauptet, nicht ich. Du hast gesagt, ich schwöre. Jetzt, vergiss alles, was du gehört hast, okay? Vergiss alles. Jetzt, für dich, ist Mekka Dar Kufr? Antworte bitte. Ist Mekka Dar Kufr? Okay, ich sage das eher anders gesagt. Ist Mekka Dar Kufr für dich? Okay. Wer hat das gesagt? Das bedeutet, Mekka ist Kufferland. Der meint, Mekka ist Kufferland. Und Medina auch. Und der meint, der Prophet hat gelogen. Pass auf, der weiß nicht, was er sagt. Aber der meint, der Prophet hat gelogen. Aber der weiß nicht, der Arme. Okay. Lass mal jetzt, wo dort regiert wird. Wer hat gesagt, dass Mekka Dar Kufr ist? Wer hat gesagt, dass Mekka Dar Kufr ist? Lasst ihn bitte. Nein, nicht rauswerfen. Keiner wirft ihn raus. Ich habe gesagt, keiner wirft ihn raus. Der soll mir sagen, wer gesagt hat, dass Mekka Dar al-Kufr ist. Meine Frage ist nicht, was dort passiert. Wer hat das gesagt? Keiner schreibt. Nur dieser Abd, Allah 1, 2, 3. Der weiß noch nicht, wie man Abdullah schreibt, aber kein Problem. Das sieht man, wie was er. Jetzt meine Frage: Wer hat gesagt, dass Mekka Dar Kufr ist? Damit wir sehen. Ich habe nicht gefragt, was. Wer hat gesagt, dass Mekka der Kufr ist? Nur die Frage, willst du antworten oder nicht? Willst du antworten oder nicht? Hamad ibn Atiq, genau, wo? Hamad ibn Atiq, wo? Schon vor 200 Jahren. Und seit Hamad ibn Atiq ist Mekka der Kufr, okay? Okay, lass ihn bitte, lass ihn. Wo hat Hamad ibn Atiq das gesagt? Okay. Obwohl sie nicht Kuffar regiert haben, trotzdem. Kein Problem. Wo hat er das gesagt? Lasst ihn bitte, ich bitte euch, lasst ihn. Ich bitte euch. Okay. Keiner schreibt außer Abd Allah 1, 2, 3. Atmen, alle Rot geben. Nur dieser Abd Allah 1, 2, 3 ohne Rot. Hat jemand Ad-Durar As-Saniya auf Deutsch ist das nicht übersetzt, auf Arabisch hier im Internet? Hat man das auf Arabisch im Internet? Okay. Wo steht das Abd Allah? Hassan 14575 bleibt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob die Admin mich hören. Ich sage, gibt Rot allen und da. Nee, remove all mic ist das. Give mic to all. Aha, ja, sehr schön jetzt. Sehr schön. Jetzt dieser Abdullah weg. Rot von Abdullah weg. Und von Hassan, ich mach von Hassan. Okay. Abdullah, wo ist er? Wir werden sehen jetzt, liebe Brüder und liebe Schwestern, wer bei Allah, damit man weiß, wenn man mit solchen Leuten so spricht, warum. Und diese Leute verdienen, dass man mit ihnen so spricht. Wo ist er? Ist er da oder nicht? Oder ist er weg? Okay. Abdullah 1, 2, 3. Hamad ibn Atiq hat das in Durar al-Saniya gesagt, wo? Wo? Abdullah, kannst du hören oder nicht? Schau mal, ich erlaube dir, dass du einen Rückzieher machst. Schau mal, du und Abu Khattab sind unter meinem Fuß. Okay? Du und Abu Khattab im Wissen sind unter meinem Fuß. Derjenige, der sagt, die Ulama sind Kuffar, ich kann nur von ihm sagen, der soll unter unseren Füßen sein. Weil dieser Mann, der ist Lügner und so weiter. Jetzt sag mir, wo steht das? Wo steht das? Du hast bei Allah, du sagst, ich schwöre bei Allah, dass Hamad ibn Atiq gesagt hat, Mekka wäre Dar Kufr seit 200 Jahren. Wo steht das? Du sagst in Durar al-Saniya, wo? Wir holen dir das. Schaut mal, was ich sage. Der Mann hat gesagt, der Hamad ibn Atiq sagte, wenn die Kufr eines Landes beherrscht, dann kann dieses Land als Kufr-Land bezeichnet werden. Auch wenn, ja. Der sagte, wenn das so wäre, dann, wenn, aber der Kufr, aber diese Leute, weil sie entweder mit Sicherheit, zweitens, weil sie lügen, weil sie über Allah lügen, wal-iyadu billah, die sagen, Hamad ibn Atiq hat das gesagt, und die lügen über Allah, die lügen über den Sheikh, möge Allah ihn ins Paradies bringen, und die lügen über Muslimin, und die verdrehen die Wörter, und dann greifen sie die Muslimin an, und noch dazu, die sagen das. Ja. طيب, kammel. طيب. جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام فنقول وبالله التوفيق قد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل وحقيقته هو مضمون يا فايتا طيب، وحقيقته أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن يكون الله معبود الخلائق، فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة. ومخ العبادة هو الدعاء، مخ العبادة هو الدعاء، شفاخس حديث. ومنها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والفزع والصلاة، وأنواع العبادة كثير. وهذا الأصل العظيم الذي هو شرط في صحة كل عمل. فايتا فايتا بوز داس بس يس هز دو غاني دو هز بس يس نيشت بايدا فيا وارتن. Ich werde die anderen Fragen beantworten, inshallah. Ich sage nur von mir. Ich habe ihm nicht geworfen. Ich sage dir nur, Dua هو مخ العبادة. Das ist ein schwaches Hadith. Nicht jetzt von ihm habe ich gesprochen. Ich habe ihm nicht was geworfen. Weiter. Jetzt mach keine Entschuldigung. Ich habe Fehler gemacht. Weiter. Okay. Weiter nur. Weiter nur, weiter auf Arabisch. Tipp mal auf Arabisch, weiter. Wo steht, dass Mekka der Kufr ist? Okay, ich habe das zurückgezogen. Er hat nicht behauptet. Nur weiter. Bring uns nur, wo er das gesagt hat. Dass Mekka der Kufr ist. Erstmal sag uns, wo das steht, in welchem Buch und in welcher Seite Buch und welcher Seite, damit wir auch das gucken. Damit wir das gucken, bitte. والأصل الثاني هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. In welchem Buch und welche Seite, bitte? في أي صفحة وفي أي مجلد. Ah, okay, von einem Bruder. Ein Bruder gibt dir weiter. Okay, das ist aus Durrar, ja. Durrar. Durrar. طيب والأصل الثاني وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور وجليه، وتعظيم شرعه ودينه والإذعان أحكامه في أصول الدين وفروعه. فايتا يا حسن دوكانس ديزا أخي حسن 1475 دوكانس فيلاش أين تايل دافون نيمن ون دوكانس داس تيبن باي جوجل. أوكي إش فيدي بزيتسن. Wir wollen nur weiterkommen. Nur zu dem Thema, wo er gesagt hat, Mekka ist Dar al-Kufr. Wo hat er gesagt, Mekka ist Dar al-Kufr? Zeig mal, wo hat er gesagt, ist es jetzt von Mekka Dar al-Kufr? Wo hat er gesagt? Der hat gesagt, die Diskussion ist, ob Mekka Dar al-Kufr ist oder Dar Islam ist. Nimm ein bisschen davon oben, nimm das Wort von oben. Ja, zeig uns sofort. Nimm diese zum Beispiel. جرت المذاكرة في مكة بلد كفر und schreibt Hamad bin Atiq. Und dann werden wir das sehen. Klar, ich mach das. طيب طيب weiter bitte tipp alles bis zum Ende und sag mir Abdullah sag mir ich bin zu Ende. Tipp mal. okay, okay, ich warte, ich warte. Ich habe Geduld. Dieses Thema ist wichtig. Ich habe Geduld. Ich habe Geduld. Entschuldigung, schreibe es zum Ende. Bis jetzt kein einziges Wort, das mir und dann sage ich ja, richtig. Gesagt und so weiter. Aber wir sehen, wo das wenn ich nur auf einer anderen Seite geht, dann geht Mikrofon von mir weg. Warum weiß ich nicht? Ja, wir warten noch. Wir warten noch. Bitte diene Allah, kopiere den Text und schick mir. Das Problem ist, wenn ich nur von der Seite wegkomme, dann geht das sofort weg. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب liebe Brüder und Schwestern, natürlich wie ich schon gesagt habe, der Sheikh Ibn Atiq damals, obwohl er ist einer von den Shuyukh, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies bringen, der hat gesagt erstmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Tauhid gesandt hat. Und das ist die Religion von allen Propheten. Und der Sinn des Tauhides, das ist und der Sinn des Tauhides, ja, ja, der hat bis jetzt nicht gesagt, Mekka ist Dar Kufr. Du lügst bis jetzt und du verdrehst die Wörter. Natürlich du lügst. Ich sage nochmal, du lügst. Ich hab mein Wort nicht geändert. Du lügst. Auf jeden Fall, du und diese Leute lügt ihr. Der hat gesagt, wenn. Auf jeden Fall. Der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt mit dem Islam. Könnt ihr mich gut hören? Könnt ihr mich gut hören, barakallahu fikum? Ja, okay. Jetzt auch gebe ich euch alle, ihr könnt jetzt, weil die Sache, der wird uns niemals was bringen. Give mic to all. Und inshallah, barakallahu fikum, werden wir jetzt weiter mit den Fragen beten. Schaut mal, wie die Leute, wal'iyadu billah, die Wörter verdrehen. Der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt mit Tauhid. Und das ist die Religion von allen Propheten. Und der Sinn des Tauhides, das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Und das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird von allen Geschöpfen. Das bedeutet, die beten Allah subhanahu wa ta'ala mit allen Gottesdiensten an. Und der Mark von Ibadah, das ist Ad-Dua. Und Furcht, Hoffnung, Vertrauen, Zurückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala und die anderen Arten von Ibadah. Und das ist die wichtige Grundlage und das ist die Bedingung für die Richtigkeit jeder Tat. Und das ist die Bedingung für die Richtigkeit jeder Tat. Und die andere, das zweite sozusagen Säule oder die zweite Basis, das ist, dass man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gehorsamkeit leistet in dem, was er befohlen hat. Und dass man sein Urteil in allen auch detaillierten Themen oder in großen und kleinen Themen nimmt. Und dass man den Schar' vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehrt und seine Religion und dass man sich ergibt Urteile von ihm in den Grundlagen der Religion und in auch barakallahu fikum die anderen. Das erste ist gegen Schirk oder löscht der Schirk und Schirk darf nicht da sein. Und das zweite ist, dass man keine Bid'ah hat. فإذا تحقق وجود هذين الأصلين علما وعملا wenn diese beiden Basis oder beiden Säulen Wissen und Tat und Da'wa in einem wenn die verwirklicht sind, dann ist das die Religion von einem Land oder von einem Staat. Wenn sie diese beiden Säulen haben, dann ist das die Religion von diesen Leuten. Ja? Ja, die tun das. Jetzt klammern wir. Lass uns zu Ende. Wo hat er gesagt, dass Mekka Dar Kufr ist? وأما إذا كان الشرك فاشيا wenn Schirk scheinbar ist und sozusagen بارك الله فيكم wie sagt man wenn الشرك scheinbar ist wie zum Beispiel دعاء الكعبة dass man Kaaba anbetet والمقام داس بدوت إبراهيم شتي بلاتفون إبراهيم والحطيم داس بدوت ديزا بارك الله فيكم ديزا بوغن أم الكعبة ودعاء الأنبياء الصالحين داس تلوت دي بروفيتن وندي جوتن عن بيتن وإفشاء توابع الشرك مثل الزنا وداس بدوت داس من دي تغوريش كايت فون شرك فون زندن في زنا ونربا وندي فرشيدن أرتن فون أنغيت وداس من دي سنة داس من دي سنة توت und dass man die Bida und Dalalat, die Bida, die Erneuerung und die irrführenden Sachen scheinbar ist. Und dass die Leute, und dass die Leute beim Gericht zu den ungerechten Führern oder zu ungerechten Führern und zu den Leuten oder sozusagen zu Vertretern von Mushrikin. Und dass die Da'wah nicht zu Koran und Sunna wird und wenn das in einem Land bekannt wird, dann sollte man keinen Zweifel haben, dass diese Länder auch, wenn sie gegen Ahl al-Tawhid sind und die versuchen, die Religion und den Islam zu vernichten. Und wenn du den Beweis haben willst, wenn du den Beweis haben willst, dann ist das im Koran. ويقال ثانيا إذا قرر وإذا كانت الدار دار إسلام لا شيء لم تدعوهم الإسلام تأمرهم القباب شير عبد المطلب auf jeden Fall بارك الله فيكم kein einziges Wort diesbezüglich dass Mekka dar Kufr ist. Der Mann sagt, wenn der Ibn Atiq sagte بارك الله فيكم Ibn Atiq sagte Ibn Atiq sagte, Barakallahu fikum, wenn die Leute Schirk begehen und wenn der Schirk da ist und wenn die Leute die Sunna nicht folgen und wenn die Leute Al-Kaaba anbeten und wenn sie alle Arten von Schirk oder was zu Schirk gehörig wird, dann sagt man, dass dieses Land Barakallahu fikum Kufrland geworden ist, wenn das so ist. Und wenn auch er so meinte, dann ist das kein Beweis, dass Mekka heute Dar Kufr geworden ist. Weil Alhamdulillah in Mekka, das stimmt nicht. Barakallahu fikum. Mekka heute, Alhamdulillah, Allah wird dort angebetet. Ja, okay, ich werde Ibn Atiq am Jüngstag treffen. Ist heute Mekka wird die Kaaba angebetet? Erlaubt man, dass die Kaaba angebetet wird? Leute, liebe Brüder und Schwestern, erlaubt man heute, dass die Kaaba angebetet wird? Wir haben die alle gesehen, die in Hajj waren, dass die Sache nicht so ist. Wenn jemand die Kaaba auch anfassen will, dann gibt es Leute, die ihn sozusagen schieben. Ja? Das ist was anderes jetzt wegen Schiiten. Die Sache nicht. Damit man zeigt, dass der Scheich, als das gesagt hat, der hat Bedingungen gestellt. Wenn die Leute, und die ganze Zeit redet er, wenn die Leute Schirk begehen, wenn die Leute zu Schirk rufen, wenn die Leute die Sunna hinter ihrem Rücken tun, wenn, Barakallahu fikum. Wo ist der Beweis von unserem Propheten? Und nur einer hat das vor 200 Jahren gesagt. Heißt das, dass die Lage heute wie damals ist? Ja, ob es gibt oder nicht. Wenn hat er gesagt, das ist Buhtan. Wallah, ihr habt recht. Ich entschuldige mich und das verdient er bei Allah. Ich entschuldige mich Barakallahu fikum bei allen Brüdern und Schwestern, dass ich eure Zeit weggenommen habe, aber ich denke, ich habe gedacht, dass man mit solchen Leuten reden kann. Aber hier nochmal, ihr seht selber, Barakallahu fikum, ihr seht das selber. Wenn man mit diesen Leuten diskutieren will, was passiert mit ihnen? Leute, herrscht in Mekka heute Schirk oder Tauhid? allgemein. Es gibt paar manche Leute, die Jahl machen. In jeder Moschee bei uns gibt es Leute, die Jahl machen. Ja? Zweitens, wollen die Leute Sunna oder wollen die Leute Bid'a dort? Warum lügt man? Gibt es Alkohol in Mekka, was erlaubt wird? Da sagt man Zigaretten. Zigaretten, es gibt Leute, die sagen halal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber das ist die Sache. Wie soll man diskutieren? Hier, ihr habt gesehen. Hier, ich habe. La hawla wa la quwwata illa billah. Das bedeutet, diese Leute, die vermischen die Sachen, angenommen, zum Beispiel sagt ein Gelehrter etwas. Angenommen, sagt ein Gelehrter etwas, die holen die Aussage vom Gelehrten als Beweis und dann machen sie die Aussage als Beweis, nicht was Koran und Sunna ist. Diese Leute bei Allah, barakallahu fikum, die sind unmöglich. Ich meine, ihr habt das selber gesehen jetzt. Und man sagt mir, wieso redest du mit diesem Abu Battiq oder Abu Khattab oder ich weiß, wie der heißt. Bei uns sagt man so, wenn man den Namen nicht kennt, sagt man Abu Battiq oder Abu so. Möge Allah uns bewahren. Aber da sollte man das Barakallahu fikum sehen, in diesem Zusammenhang, wie die Sache geworden ist. Tut mir leid, dass wir die Zeit von euch wirklich weggenommen haben. Es gab besser, dass wir die Fragen. Aber قدر الله ما شاء فعل, so war das. Aber ich entschuldige mich bei jedem Bruder und bei jeder Schwester, dass ich eure Barakallahu fikum, dass ich eure Zeit wirklich umsonst verloren lassen habe. Das war durch meine Sache. Es gibt viele Fragen. Erstmal, wir machen weiter mit den Fragen, inshallah. Ja, ja, aber so wird man kein Wissen. Die beleidigen und so fort, diese Leute, die haben kein Adab. Akhlaq gibt es nicht. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wenn auch dieser Ibn Atiq das gesagt hätte. Wenn dieser Ibn Atiq sowas gesagt hätte auch, das stimmt nicht in dieser Zeit. Das stimmt nicht in dieser Zeit. Und wieso war Ibn Atiq selber ein, das bedeutet Ibn Atiq, wenn er meinte, dass Mekka kein islamisches Land war, wieso war er der Richter? Wieso war er Richter dann? Ibn Atiq war doch Richter. Wenn er das gemeint hätte auch, wieso ist er Richter geworden? Aber die sehen das nicht. Der sagt, wenn das passiert, wenn das gemacht wird, wenn die Leute das tun, dann können wir das sagen. Wenn auch das er gesagt hätte, dann heißt das nicht, dass er immer so ist. Taib, es gibt viele Fragen hier. Zu standamtlichen Hochzeit ist es üblich, dass man einen Blumenstrauß als Braut mitbringt. Ist das islamisch gesehen erlaubt oder sollte man das weglassen? Barakallahu fikum. Erstmal, die Hochzeit ist die islamische Hochzeit. Für uns Muslime, die Hochzeit ist die islamische Hochzeit. Aber diese standamtliche und sowas, das ist nur sozusagen, um offiziell etwas zu machen. Und da braucht man gar nicht hier, du gehst nur, du unterschreibst und das ist alles. Weder Feier, noch Blumen, noch was anderes. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ja? Para بارك الله فيكم من بغض ينظر النساء بشنفنيت داف من دين قرآن ليزن اوني وضوء تهابن يا من داف دين قرآن ليزن اوني وضوء تهابن داف من ان انفس اوني وضوء يا من داف ان انفس اوني وضوء من داف دين قرآن اوني وضوء انفس ان ليزن والله تعالى على علم اذ قبت انا اندغي مينونج فون جليتن دي ساقن من داف نيت ابا اذ قبت كاينة اوتنتيكي Überlieferung, die das belegt.